Schönen guten Abend, hallo. Hallo da draußen. Es geht heute Abend leider nicht um mittelalterliche Buchhaltung und Personalverträge vor der industriellen Revolution. Und auch leider nicht um vom Aussterben bedrohte Laufvögel, wie mir im Laufe des Nachmittags klar geworden ist. Auch die Geschichte der Blaubeere werden wir nicht näher erläutern. Es tut uns leid. Ja, wir schauen uns heute mal wieder eine Bundestagsdebatte an. Dieses Mal vom 21. Februar, also von gestern, zum Thema Demonstrationsrechte von Frauen stärken. Ja. Was ist das denn schon für eine dämliche? Ich meine, da kommt es von der AfD und die machen das gleiche dumme Geschwätz wie die anderen, ja. Oder was? Ja, genau, ich dachte zuerst, ich hatte halt gesehen, so Demonstrationsrechte von, und dann war es abgeschnitten, weil es schon so lang war, da wo ich das gesehen hatte. Und dann gehe ich da mit dem Mauszeiger drauf und dann steht da Frauen stärken. Ich dachte mir so, okay, das muss besser wären nur Frauen werden. Und Mädchen gewesen, glaube ich. Oh je. Ja, was hat die AfD denn da zu mokieren gehabt, dass sie schon wieder eine Aktuelle Stunde macht? Die verschwendet ja die Zeit der Abgeordneten mit ihren Aktuellen Stunden. Ist ja schlimm. Haben sie heute auch wieder ganz gut hingekriegt. Heute gab es Kopftuchdebatte, also wer sich das noch geben will. Wenn man so richtig Bock hat auf Cringe und durch die Decke gehen, der kann sich nach diesem Stream nochmal die Debatte von heute zum Thema Kopftücher angucken. Und damit auch erstmal Hallo von mir aus. Ich habe ja noch nichts gesagt. Von mir auch einen wunderschönen guten Abend und los geht's mit dem Spaß. Okay. Also eigentlich cringe, aber wir nennen es mal Spaß. Irgendwie hat das hier gerade gestoppt. Oder Demokratie, hallo? Oder Fringe. Cringe-Fringe, weißt du? Fringe-Demokratie, ja, das ist gut. Es lädt. Vielleicht ist das so ein bisschen auch ein Symbol dafür, wie der Bundestag arbeitet, weißt du? Dass sich da die unendlich im Kreis drehende... Haben die ihr Amazon AWS-Abonnement nicht bezahlt oder warum lädt das nicht? Unbelievable. Einmal mit Profis im Bundestag, echt. Ich bitte die AfD-Fraktion zu klären, ob ihr Redner jetzt redet oder ob wir jetzt Mut zur Lücke haben. Wünscht die AfD-Fraktion, ihren zweiten Redner vorzuziehen? Ist, oder? Ne? Ja. Sonst gehen wir weiter im... Ist doch richtig, oder nicht? Okay, ja. Ich dachte nur, weil du noch... Oh. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Abgeordnete Hilse. Hilse! Entschuldigung. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Am 17. Februar 2018 hat die Demokratie in Deutschland schweren Schaden erlitten. Das im Grundgesetz verbriefte Demonstrationsrecht wurde durch die rot-rot-grüne Berliner Landesregierung ausgehebelt. Helfer waren die Berliner Polizeiführung, linke Politiker und die demokratiefeindliche Antifa. Die von Leila Bilge, einer Kurdin, die gegen Kinderehen kämpft, die sich für menschenwürdige Verhältnisse in Flüchtlingslagern einsetzt, angemeldete, von mehreren Frauen Rechtsinitiativen unterstützte Demonstrationen. Ja, ich glaube, das mit dem Vollwert lassen wir mal. Gibt es eine YouTube-Version davon? Vielleicht lädt das besser. Nee, aber ich kann es runterladen auf jeden Fall. Ja, wo es gibt auch von Phoenix halt die YouTube-Version, aber da ist wieder so viel Krempel eingeblendet. Ja, nicht, dass wir nochmal einen Strike kriegen, so wie letzte Woche. Na, es war ja kein Strike. Ja, okay. Ja, ja. Ich lade einfach mal das komplette Ding runter hier. Wer sich jetzt fragt, was für ein Strike und was für ein Durcheinander. Wir hatten nach dem letzten Stream einen Copyright-Claim von RTL, der aber Bullshit war, weil sogar das Originalvideo, das wir gezeigt haben, den gleichen Copyright-Claim von RTL bekommen hat. Das war das Pink Stinks-Video. Und wir konnten YouTube überzeugen, dass sie da einen Fehler gemacht haben. Wir haben ihnen ein Angebot gemacht, das sie nicht ablehnen konnten. Sagen wir mal so, die Pferdeköpfe nach Amerika zu verschiffen war nicht billig, aber effektiv. An dieser Stelle danke an DHL. Kaufen Sie Hirschquelle. China so, ist eine lupenreine Demokratie. Was machen wir jetzt mit dem angebrochenen Abend hier? Ja, ich guck mal, dass wir das vielleicht anfangen können mit der Phoenix-Version. Oder ich probiere nochmal die kleine Version, quasi solange wir das runterlädt. Vielleicht geht das ja irgendwie parallel. Kannst du vielleicht schon mal parallel die nächsten Videos auch schon runterladen? Dann, ich habe jetzt das komplette werden. Ding, habe ich jetzt gequeued. Also ach, mit allen ja. Reden. Ja. Man könnte die Debatten angucken im Bundestag eigentlich als Stream auch Zentralrat der Empörten nennen. Kinderehen kämpft, die sich für menschenwürdige Verhältnisse in Flüchtlingslagern einsetzt, angemeldete, von mehreren Frauenrechtsinitiativen unterstützte Demonstration, wurde durch die oben genannten Akteure aktiv behindert. Das ist nicht nur undemokratisch, das ist auch strafbewehrt. Nach circa einem Kilometer wurde der Demonstrationszug wegen einer Blockade von Linksextremisten gestoppt. Die Polizeiführung vor Ort beteuerte, dass die Blockade geräumt werde, dann könne es weitergehen. Aus jetziger Sicht bezweifle ich, dass das jemals geplant war. Geplant war aus meiner Sicht, diese Demonstration genau an diesem Ort zu beenden. Alternativrouten durch Seitenstraßen wurden abgelehnt. Nach circa 2,5 Stunden Blockierung musste die Anmelderin die Demonstration beenden. Ich nehme mal an, dass die Antifa da jetzt auch hintersteckt. Ja? Also die blockieren, denke ich, Internetleitungen. Ja, die sollen aufhören damit. Das ist undemokratisch und das möchte auch niemand. Dann bleibt uns doch jetzt mal Zeit für die wirklich wichtigen Fragen. Was gab es denn bei euch heute zum Mittagessen? Nix. Das ist gut. Du meinst, Mittagessen wurde durch stramme Haltung ersetzt. Genau. Dafür habe ich mir eben zwei Böreks eingefahren. Eins mit Kartoffeln gefüllt und eins mit Käse und Spinat. Nice. Ich brauche kein Essen. Mich treibt einfach nur der blinde Wut an. Das passt. Weltraumaffen ernähren sich von Hass. Und abends reicht dann Bier zum Runterkommen. Weißt du, wenn man den ganzen Tag wütend ist. So das sind genügend Kalorien. So eine Kiste oder zwei. Dann ist man dabei. Ja, da hat man auch Treibstoff im Blut, weißt du, und dann, ja, wie es halt so ist. Ja, war ein super Stream. Danke euch, dass ihr alle da. Ja, es lädt ja parallel runter, aber es dauert halt noch einen Moment. Ich hätte es gleich runterladen wollen. Wenn wir ein bisschen Zeit zu füllen haben, dann sage ich doch mal hier an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch, Leo. Ja, finde ich gut. Und das ist eine sehr aktive Weltraumaffen-Zuschauerin. Und wozu gratulierst du ihr? Zum Geburtstag. Ja, da schließe ich mich doch an. Ja. Ich würde sagen, diesen ganzen Kram schneiden wir hinterher. Danke an alle User, die uns die fleißigen Kommentare unter den letzten Stream gemacht haben. Danke auch, ich habe sehr viele Anregungen per Privatnachricht bekommen für Artikel, die wir behandeln sollen. Achso, ich dachte, ich schmeiß mal raus. Weiter so. Klingt das denn jetzt im Hintergrund? Was? Achso, noch 3 Minuten. Ja, müssen wir noch 3 Minuten rumkriegen. Das schaffen wir irgendwie. So. Ja, irgendwelche Allgemeinplätzchen backen, weißt du. Und nochmal vielleicht auf den Hashtag queere Esoterik hinweisen. Twitter, wer noch nichts zu lachen hatte heute. Hashtag queere Esoterik in einem Wort. Ja, da ich kann ja mal fragen, hat denn jemand die Bundestagsdebatten von heute geguckt, zufälligerweise? Habe ich noch keine Zeit zu. Ja, auch keine Zeit. War da was Sinnvolles bei? Philipp Amthor hat wieder mal rasiert. Also den muss man auf jeden Fall im Blick behalten, den Jungen. Ja, die Rede vom Amthor hattest du bei Twitter Freude geteilt. Darüber, ja, das ist ja der Präsident Bautis bei Twitter. Das war aber die Rede von gestern. Also ich hoffe, dass sie heute auch noch kommt, aber der hat heute halt schon wieder. Also der... ich weiß nicht. Darf ich mal ganz dämlich fragen, welche Partei? CDU? Den kennen wir sogar schon. Das ist der Herr, den wir bei der ersten Sitzung bei Phoenix gesehen hatten, der von dem Phoenix-Moderator als ein kleiner Streber bezeichnet wurde. Ja, das ist der aus dem Wahlkreis von Angela Merkel, oder? Ja. Nee, aber aus der Ecke. Also er hat ja seinen Wahlkreis gewonnen. Er ist ja irgendwie der jüngste Politiker, der jemals seinen Wahlkreis gewonnen hat oder irgend so ein Scheiß. Also der kommt da irgendwo auch aus MacPom die Ecke. Und ist wohl, ich sage mal, aufgrund seiner doch etwas knabenhaften Erscheinung öfter auch mal Hohn und Spott ausgesetzt, wohl auch bei hier bei Böhmermann. Ne, aber also ich glaube, wir sehen uns den nachher nochmal an und man kann sich auch die Rede von ihm heute mal angucken, der Warte. Böhmermann macht Leute wegen knabenhafter Erscheinung runter. Hä? Ja, ja. Wie funktioniert das? Das ist. Guck mal, der sieht ja aus wie ich. Ja, ich keine Ahnung, Mann. Gut, wieder was dazugelernt. Also auf jeden Fall kann der Amthor 1, kann er, und das ist mit Schmackes argumentieren, aber trotzdem sachlich bleiben. Und das ist eine Sache, also das schätze ich sehr, wenn das Politiker können. Ne? Also sauber auf der Sachebene, aber trotzdem mit ein bisschen Pfeffer hinter. Und das kriegt er auf jeden Fall sehr gut gebacken. Ja, der hat seine Rhetorikseminare besucht und an Diskussionsrunden teilgenommen, ja. Der ist 25, der ist halt Naturtalent, glaube ich, einfach. So wie Trump. Hat er mit dieser Kleidermarke zu tun? Amthor Steiner? Ja. Ja, der hat einen Laden irgendwo in Rostock. Für Nazi-Klamotten oder was? Ja, im Krüppeliner Torviertel. Ja, aber ich muss sagen, der Amthor, der erinnert mich so ein bisschen an den Friedrich Merz, falls man den noch kennt. Der ist ja nicht mehr aktiv in der Politik, aber wo der jünger war, der hat sich sehr ähnlich angehört. Der erinnert mich auch ein bisschen an den jungen Kohl. Also wenn man sich mal ganz alte Reden von Kohl anguckt, der hatte auch richtig Pfeffer. Jetzt hör doch mal auf, den Amthor zu beleidigen. Merz, Kohl, also ehrlich. So, wenn wir in zehn Jahren Bundeskanzler Jens Spahn, ja, Philipp Amthor als Generalsekretär der CDU einsetzt. Meinst du, das dauert noch 10 Jahre? Ja, schauen wir mal. Jetzt kriegen ja erstmal die jungen Frauen in der CDU eine Chance. Die Fraktion der AfD hat ein. Ah, es scheint loszugehen. Ja, genau. Jetzt direkt. Willkommen zu den Weltraumaffen. Rechtsbruch mitschuldig gemacht, weil ihre Mitglieder aktiv die Antifa unterstützen. Einige mit ihrer persönlichen Anwesenheit, andere, indem sie ihnen mit verbalen Ausfällen gegenüber Andersdenkenden die moralische Legitimation liefern. Von mehreren aktiven und ehemaligen Bundestagsabgeordneten wurde in verschiedenen sozialen Medien zu Straftaten aufgerufen. Andere Abgeordnete, wie zum Beispiel Frau Ley, twitterten ihre Freude darüber, dass das Recht auf Versammlungsfreiheit ausgehebelt wurde. Das nenne ich mal ein sehr spezielles Demokratieverständnis. Und natürlich gibt es keine vernünftigen Argumente dagegen, dass Frauen dafür demonstrieren, sich frei und ohne Angst im öffentlichen Raum bewegen zu können. Aber immer, wenn Linksgrüne keine vernünftigen Argumente haben, wird die Nazi-Keule ausgepackt. Die Frauen und Männer, die am Sonnabend auf die Straße gegangen sind, hatten so wenig mit Nationalsozialisten zu tun, wie die SPD mit einer Volkspartei bei laut INSA gerade noch 15,5%. Aber auch Sie, meine Damen und Herren von CDU und FDP, sind nicht ganz unschuldig, weil Sie über Jahrzehnte hingenommen haben, dass die AfD die Antifa durch vorgelagerte Vereine finanziell unterstützt und Straftaten der Antifa nicht konsequent verfolgt werden. Haben Sie endlich den Mut, gegen dieses linke, verbrecherische Klientel konsequent vorzugehen. Und glauben Sie mir, meine Damen und Herren von FDP und CDU, die Antifa sucht Sie nur deswegen nicht heim, weil Sie die AfD im Fokus haben. Wenn wir die AfD als Hauptfeind nicht wären und Sie eine auch nur ansatzweise konservative Politik verfolgten, dann würden Ihre Büros zerstört werden. Dann würden die Autos Ihrer Politiker brennen. Dann würden Ihre Mitarbeiter angegriffen werden. Also seien Sie froh, dass es uns die AfD gibt. Ja, was meint er? Hat der Mann recht? Also von der Ausdrucksweise her ist er natürlich total daneben. Ja, seid mal froh, dass es uns gibt, dass eure Häuser nicht brennen. Das ist natürlich ziemlich daneben. Von der Rhetorik her. Aber ich meine, Es wäre schön, wenn die AfD-Leute sich mal etwas weniger triggering ausdrücken würden, weil es gibt ja einige Sachen, die bei diesem Marsch nicht so ganz ordentlich gelaufen sind, und das kann man ja kritisieren, aber wenn man das halt so ausdrückt, wie die das hier machen, das trägt leider nicht zu einer ordentlichen Diskussion bei, vor allem, weil der Diskussionsgegner ja auch auf alles aufspringt, was irgendwie angreifbar ist. Naja, auf der anderen Seite hat er sicherlich mit der Aussage nicht 100% Unrecht. Also ich erinnere mich noch an Ponto Buback Schleyer, der Nächste ist ein Bayer und solche Sachen. Also als es so eine rechte Partei nicht gab, war die CDU durchaus ähnlichen Dingen ausgesetzt, wie es die AfD heute ist. Ich sag ja auch, also ich verstehe das Gewese um die AfD nicht, weil die AfD nichts anderes ist als die Kohl-CDU. Ja, nee, das würde ich jetzt auch nicht so komplett unterschreiben. Aber er trifft durchaus richtige, also er spricht durchaus richtige Problemlagen an. Und das ist tatsächlich so. Das hat aber nichts mit Sympathie für die AfD zu tun oder für diese Demonstration da. Ich fand die auch befremdlich. Ne, aber es gibt ja so Grundsatzsachen so. Und ich als Bürger und als Verfassungspatriot möchte bitte, dass jeder, der sich hier an Recht und Gesetz hält, auf die Straße gehen kann, um eine Demo zu machen, wenn er das will. Auch wenn ich das total kacke finde, was der fordert, dann soll der das bitte trotzdem machen dürfen. Ne, und mir geht es da halt auch einfach so um Präzedenzfälle, weil ich einfach keine Lust habe, dass man, wenn man einmal gesagt hat, naja, für diese Menschen gelten jetzt die Grundrechte aber nicht, weil da passt uns die Meinung nicht. Das Ding ist, dann ist es halt, irgendwann ist es noch eine Gruppe und noch eine Gruppe und du weißt halt nicht, wo es hinführt. Ne? Also ein SPD-Politiker hat das, glaube ich, mal zu dem Rudolf-Hess-Marsch gesagt. So nach dem Motto, das Grundgesetz gilt halt leider auch für Arschlöcher. Sonst müssten Sie unseren Part übernehmen, sich beschimpfen, anspucken und angreifen lassen. Das ist nämlich für unsere Mitglieder Alltag. Den Polizeibeamten, die am Sonnabend vor Ort waren, möchte ich nur eins sagen. Diejenigen, mit denen ihr euch am Sonnabend, ob freiwillig oder höchstwahrscheinlich unfreiwillig, verbrüdert habt, hassen euch abgrundtief. Denen ist eure Gesundheit vollkommen egal. Und sie würden auch euren Tod billigend in Kauf nehmen. Das hat man bei den G20-Gipfeln gesehen. Und ich habe das in meiner über 30-jährigen Berufspraxis nicht nur einmal erlebt. Spätestens am 30. April werdet ihr, Polizisten, wieder aus deren Mündern ganz Berlin hasst die Polizei hören, werdet von denen mit Steinen, Flaschen und Böllern beworfen, gejagt und, wenn ihr nicht auf euch aufpasst, verprügelt. Die Politiker, die euch am Sonnabend im Geiste auf die Schulter geklopft haben, verachten euch. Sie wollen euch dem Terror der Antifa ungeschützt aussetzen, indem sie euch zwingen wollen, Namensschilder zu tragen. Vereinzelt wollen sie euch gar unbewaffnet auf die Straße schicken. Liebe Kollegin, passt auf, wen ihr euch hier zum Freund nehmt. Im Gegensatz zu Antifa und ihrem politischen Arm in den Parlamenten wollen wir, dass ihr das Gewaltmonopol habt, dass ihr die Bevölkerung schützt und für Sicherheit und Ordnung sorgt. Und im Gegensatz zu denen wollen wir, dass ihr jeden Tag unverletzt zu euren Familien heimkehrt. Ja, die Nummer mit den Namensschildern hat er natürlich nicht ganz richtig dargestellt. Also, soweit ich weiß, gab es noch keine Forderungen nach Namensschildern. Es gab Forderungen nach Kennzeichnungen, also halt eben irgendwie eine Nummer oder so, dass man halt hinterher, wenn irgendwas passiert ist, was nicht in Ordnung ist, herausfinden kann, wer es gewesen ist. Aber ja, die Forderung nach der Kennzeichnung ist ja so ein Dauerthema. Es gibt ja die Einsatznummern und also ich meine aus der Perspektive, wenn dann tatsächlich mal von der Polizei etwas falsch gemacht wird, dass man dann nachvollziehen kann, was da passiert ist. Also eine Kennzeichnung ist nicht total fehl am Platze, aber es gibt da einfach noch so viele andere Sachen zu bedenken. Beispielsweise, was soll eine Kennzeichnung bringen? Wenn du missbraucht wirst, dann steht Aussage gegen Aussage. Wenn du Videomaterial von irgendwelchen Polizeiaktionen machst, wird das vor Gericht oftmals nicht akzeptiert. Also was soll das wirklich bringen? Ich finde da die Forderung nach Einsatzkameras von Polizisten auch wenn die natürlich außer Kraft setzen können in der Hitze des Gefechtes, ja, da gibt es genug Kritik, aber das finde ich eine sinnvollere Variante, weil dann zumindest alles dokumentiert wird, auch wenn nicht unbedingt jeder persönlich zurechnenbar ist hinter seiner Maske. Also die Forderung ist, sie wird halt von sehr vielen verschiedenen politischen Seiten missbraucht, finde ich, weil nicht ordentlich drüber diskutiert wird. Und schade, dass der Herr von der AfD hier auch nicht mehr was Konkreteres gesagt hat, weil er hat ja im Endeffekt auch nur ein bisschen vom Leder gerantet und konkret, was die Einsatzplanung der Polizei oder sowas betrifft, hat er ja nichts gesagt. Und ich finde das schade, weil das ist einfach nur missbraucht, das Thema hier, um ein bisschen politisch Stimmung zu machen. Hätte man mehr draus machen können für die Einleitungsrede. Ja, aber das ist was ich bei der AfD jetzt schon öfter beobachtet habe, dass du so ein bisschen das Gefühl hast, dass sich da auch nicht so richtig Mühe gegeben wird. Also dass es halt wirklich nur darum geht, den Aufruhr halt irgendwie zu starten, Themensetting zu machen, irgendwie jetzt ernsthafte, konkrete Lösungsvorschläge oder sinnvoll ausgearbeitete Gesetzesinitiativen und so habe ich eigentlich immer nicht erlebt. Ja, doch, haben sie doch, aber auch zum Teil. Die werden halt nur nicht beworben. Also man sieht halt eher Rhetorik, aber Ausarbeitungssachen haben sie doch auch vorliegen. Also ja, Sachen wie den Rundumschlag gegen das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, der ja auch zu weit gegangen ist im Endeffekt. Auf der anderen Seite unterscheidet sich das jetzt auch nicht groß von dem, was andere Oppositionsparteien irgendwie in den letzten Jahrzehnten gemacht haben. Das ist nun mal Opposition, ist viel krakeelen und viel sagen, das ist scheiße und das ist scheiße. Naja, die letzten 4 Jahre hatten wir so eine Opposition nicht. Da hatten wir eine Opposition, die alles prima fand und dann gestört hat. Du kannst halt auch Opposition machen. Und wenn du es halt von Anfang an immer darauf anlegst, dass halt einfach gar keine vernünftige Debatte zustande kommt, weil du halt irgendwie immer mit dem größtmöglichen Cringe-Potenzial da reingehst, weiß ich auch nicht. Ja, aber die AfD ist ja mal als eine Professorenpartei gestartet, wo es dann hieß, dass sie keinen Kontakt zum Bürger haben, dann haben sie sich Vokabeln zugelegt, eine Rhetorik, mit der sie mehr Leute erreichen, und jetzt stimmt ihre Rhetorik auch wieder nicht. Nee, also die sind ja mal mit sehr viel nachgedachten und gut ausgearbeiteten Dingern an den Start gegangen, also mit vielen Ideen. Die haben sich nur mit der Zeit verändert. Mir geht es aber auch gerade gar nicht so um die Rhetorik, die fand ich jetzt gerade zum Beispiel halt überhaupt nicht verwerflich. Also ja, da gibt es Sachen, da gibt es auch Leute wie der Brandner, der da halt wesentlich mehr vom Leder zieht. Aber es ist halt einfach nur so, ja, was hat er jetzt erzählt? Das ist halt irgendwie so, ja, da war eine Demo, da war die Antifa, die hat die kaputt gemacht und ihr alle seid schuld. Und wir... Naja, er hat ja doch gesagt, manche durch ihre Anwesenheit, andere durch ihre Unterstützung in den sozialen Medien, und hat sogar ein Beispiel genannt. Ja, die Beispiele äußern sich gleich auch noch. Aber jetzt kommt erstmal eine andere Dame. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Nun habe ich das zweite Mal innerhalb weniger Wochen die Chance, in einer Aktuellen Stunde über Frauenrechte zu sprechen. Aber wieder geht es nur darum, dass uns eine Gruppe, überwiegend Männer, erklären will, wie es um die Frauenrechte bei uns steht. Abermals schwingen sich die Abgeordneten der AfD zu den Beschützern des angeblich ach so schwachen Geschlechts auf. Aber wenn die AfD von Schutz redet, meint sie Ausgrenzung. Wenn sie über die Stärkung von Frauenrechten schwadroniert, geht es ihm diese Rhetorik von, es reden mal wieder nur Männer über Frauen, ist halt auch für wahrscheinlich die Zuhörer, die wir haben, sehr ausgelutscht, aber generell halt auch einfach extrem schwach. Also wenn es nach der feministischen Lesart gibt, dann haben ja Frauen erst Rechte seit der ersten Feminismuswelle, knapp 100 Jahre bis jetzt zerquetscht. Und dann würde ich behaupten, ja, über 100.000 Jahre Evolution, 100 Jahre bist du jetzt dann in Anführungszeichen mündig. Ich weiß gar nicht, ob da so viel dahinter steht. Also deswegen würde ich behaupten, dass die Frau früher bereits mehr Rechte hatte, wie uns das der Feminismus erzählt, und in der Regel auch in der Lage war, über sozusagen Männerthemen sich den Mund zu zerreißen. Und andersrum bei den Männern ist es genauso, dass sie auch in der Lage sind, sich über Frauenthemen den Mund zu zerreißen. Und deswegen ist einfach dieses, da spricht jemand, der einen Penis hat, einfach so, nein. So, ja, und vor allen Dingen an anderer Stelle fordern sie das ja, dass die Männer quasi die Frauenthemen auch zu ihren Themen machen. Eben. Also, also was sie fordern ist, dass ihre Version, so wie sie Politik machen wollen, von den Männern hinterhergeplappert wird, genauso wie sie es haben wollen, so wie eine ja, aber halt nicht unbedingt, dass sie eigenständig nachdenken und über so Themen sprechen. Das ist nicht gewollt, weil was die Männer sagen sollen, das ist schon fertig gedacht und man soll diese Rhetorik übernehmen. Ansonsten hat man einen Penis und darf sich nicht äußern. Und wenn man die richtige Rhetorik aufgreift, dann ist man plötzlich woke und darf mitreden. Also ich stimme allem zu, was gerade gesagt wurde. Allerdings muss ich hierzu etwas Kontext geben. Und zwar hat die AfD schon mal eine Aktuelle Stunde zur sogenannten Freiheit und Gleichheit der Frauen einberufen. Und da haben sie auch wieder leider die Chance nicht genutzt, um auf konkrete Themen oder konkrete Aktionen hinzuweisen, sondern haben auch wieder nur das Podium benutzt, um ja Stimmung zu machen und wirklich einige Sachen zu sagen, die sehr daneben waren. Und allerdings, alle anderen Parteien haben die Zeit, die sie ja hier im Bundestag haben, die ja begrenzt ist, auch nur dafür genutzt, um zu sagen, wie schlimm die AfD ist und wie schlimm es ist, dass die AfD dieses Thema missbraucht. Keine Frage. Und statt etwas zu dem Thema zu sagen, die können ja einfach sagen, ja okay, AfD hat das Thema aufgegriffen, die mag ich nicht, aber jetzt sage ich mal was zum Thema. Ja, das ist meine politische Meinung. So. Und meine, ich habe das hier noch nicht gesehen, meine Befürchtung ist, dass die jetzt auch wieder nur über die AfD sagen, wie schlimm das ist. Und ich hoffe, dass die Dame hier und die anderen Leute, die da noch reden, nicht nur über die AfD ranten, sondern was zum Thema sagen, weil im Bundestag sollte über die Themen geredet werden, egal wer die Themen in den Bundestag eingebracht hat, egal wie schlecht die Einführungsrede war. Ich fand die nichts weniger als um das Gegeneinander ausspielen von Menschen. Sie haben beantragt, über das Demonstrationsrecht von Frauen zu sprechen. Aber dass Frauen sehr gut in der Lage sind, für ihre Rechte zu mobilisieren, zeigen Kampagnen wie One Billion Rising. Vergangene Woche versammelten sich 60.000 Menschen allein in Deutschland in 179 Städten, um bei der Aktion One Billion Rising gegen Gewalt an Frauen und Mädchen zu demonstrieren. Um so einen dämlichen Tanz aufzuführen. Tanzen ist kein radikaler Akt. Tanzen ist nicht irgendwie zusammen Zumba machen, ist keine Revolution, Mädchen. Sag das mal den Ravern, die im Wald stehen. Aus, indem sie rausgehen, um zu tanzen, sich zu erheben und um das Ende dieser Gewalt zu fordern. Ich war auch dabei und ich war auch froh, dass dort viele auch Männer waren. Männer, die verstanden haben, dass es darum geht, ungleiche Machtstrukturen aufzubrechen und sie nicht zu zementieren, so wie die AfD es will. Oh Gott. Ja. Ungleiche Machtstrukturen. Hör mal zu, Josephine Ortlieb. Du bist das privilegierteste Etwas, was die Menschheit jemals hervorgebracht hat. Wenn du gleiche Rechte hättest, hättest du einen ganzen Haufen Privilegien weniger. Also komm ja nicht an mit Machtstrukturen und oh Gott, und es gibt eine männliche Weltverschwörung und wir sollten die männliche Weltbevölkerung auf 10% herabstufen, weil die so viele Verbrechen begehen. Was ja auch ganz gern mal in feministischen Kreisen irgendwie erzählt wird, aber halt nicht jetzt unbedingt im Bundestag, aber das sind halt eure, eure Vordenker, so, von denen ihr euch die Rhetorik abschaut, wenn ihr über Frauenkram redet. Also ja, was weiß ich. Ich würde es mir fast wünschen, dass so eine Abgeordnete das mal sagt, einfach nur um mal zu gucken, ob das für einen Skandal reicht, weil ich glaube, das würde noch nicht mal reichen in Deutschland. Ja. Und wie krass das auch ist, ne? Also ich würde das ja jedes Mal, wir haben das ja schon ein paar Mal gehabt, wenn wir uns so einen Kram angucken, irgendwelche Leute, die in den Bundestag gekommen sind, die da hingewählt wurden und sich dann da hinstellen und sagen, diese Machtstrukturen überall. Ja, also Machtstrukturen ist halt so ein, du stehst im Bundestag und du regst dich darüber auf, dass es irgendwelche Machtstrukturen gibt. Das ist schon ziemlich geistig daneben. So, du bist gerade im Zentrum der Macht. Also erzähl mir nicht, dass es noch übergeordnete Machtstrukturen gibt, über die du gerade keine Kontrolle hast. So, keine Ahnung, so Kontakt zur Realität aufgegeben, wegen ideologischer Verblendung. So. Sie ist vielleicht im Bundestag, aber das sind auch noch Männer. Und solange das so ist, ist sie unterdrückt. Verstehst du das denn nicht? Ja, so. Natürlich. Ja, stimmt natürlich. Derzeit setzen Frauen überall auf der Welt eindrucksvolle Zeichen dafür, dass es an der Zeit ist, diese festgefahrenen Machtstrukturen endgültig aufzubrechen. Frauen führen, gestalten und organisieren friedliche Proteste und sie solidarisieren sich mit anderen Frauen weltweit. Ihr gemeinsames Ziel, eine gerechte Gesellschaft, die zusammenhält und die die Gleichstellung von Frauen und Männern verwirklicht. Momente mal. Glaubst du wirklich, das ist eine schlaue Idee, Mädchen, dass man sich mit Leuten nur wegen ihrer Geschlechtsorgane irgendwie verbrüdert? Also ich würde nicht für jeden Mann meine Hand ins Feuer legen wollen und sagen würden, das ist mein Bruder. Weil Männer auch böse sind, aber Frauen sind immer grundsätzlich gut untereinander. Deswegen ist es ja auch nicht so, dass die meisten Beleidigungen, die Frauen im Internet kriegen, von anderen Frauen sind. Oder dass Frauen am Arbeitsplatz meistens von anderen Frauen gemobbt werden. Wow, ja, sowas ist noch nie vorgekommen. Ja, du, das ist Hassrede Level 12 und die Frauen sind moralische Lichtgestalten, die nichts Böses tun können. Und sie würden uns das Himmelreich auf Erden eröffnen, wenn wir ihnen nur die vollständige Macht und Kontrolle über unsere Gesellschaft übertragen würden. Wenn ein tausendjähriges Reich der Utopie, der Liebe und des Friedens, wenn wir das nur machen würden. 1 Billion Rising. Ja, oder wie Manuela Schwesig gesagt hat, ja, die SPD ist nur im Keller wegen den Machtkämpfen der alten Männer und jetzt kommen die Frauen und die machen das anders. Ist ein O-Ton von ihr. Dass die Frau, die es anders machen soll, das erste Mal bundesweit politisch in Erscheinung getreten ist, als sie einen SPD-Vorsitzenden abgesägt hat, das verschweigt man dann lieber. Ach, du kriegst gleich eins in die Fresse, wenn du nicht aufhörst. Ja. Blödi. Bäh, bäh, bäh, bäh. Das war ja auch korrekt. So, ne? Sag ich da. Wenn die Frau den Mann absägt, ist das doch auch richtig, oder nicht? Und das nächste Wahlergebnis für die SPD wird ganz schön scheiße. Mitschi. Ich hab der Andrea das auch gesagt. Besonders eindrucksvoll ist die Bewegung in den USA. Letztes Jahr gingen in Washington allein über 500.000 Menschen auf die Straße, um für eine Politik zu demonstrieren, die sich gegen Rassismus, gegen Gewalt an Frauen, gegen... Für Islamismus. für Gewalt an Männern. Rumspinnen. Die Dame redet gerade von der Pussyhead-Demonstration, ja? Ja. Ernsthaft. Was ja, für eine Relevanz hat das hier in Deutschland, bitte? Ja, das war großartig. Sie hat doch gesagt, sie möchte gerne, dass das bei uns auch so wird wahrscheinlich. Ja. Sie hat doch gesagt, es ist ein tolles Vorbild. Genau. Das nächste Mal, wenn bei uns irgendjemand gewählt wird, den keiner will, setzen sich auch alle Frauen Hüte auf. Ja, aber, guck mal, hier zeigt sich doch schon das, was man halt so befürchtet hat. Und tatsächlich ist es halt bis jetzt halt bei fast allen Debatten, die von der AfD angestoßen wurden, so die AfD stellt sich hin, brabbel, brabbel, brabbel, brabbel, brabbel, und dann rasten alle aus. Und dann geht es nicht eine Sekunde ums Thema, sondern dann ist... Das ist, weiß ich nicht, das ist so richtig Stammtischniveau. Moment mal, willst du mir erzählen, dass die ihre Reden nicht vorher schreiben? Willst du mir erzählen, die redet gerade aus dem Stegreif? Nein, garantiert nicht, aber die hat sich halt einfach vorher Quatsch überlegt, genauso wie fast alle anderen mit. Ja, aber dann hat das ja nichts damit zu tun, was die AfD eben gesagt hat, sondern hat damit zu tun, dass eh schon ein Klima herrscht, in dem die AfD von vornherein entweder nicht ernst genommen, ausgegrenzt oder als Buhmann hingestellt. Ja, auf jeden Fall, gar keine Frage. Diese genau Sachen, da liegt doch das Problem, dass da einfach gar keine vernünftige Diskussion stattfindet. Es ist aber auch nicht so, als wenn die AfD dafür immer sonderlich viel hergibt. Das ist aber vollkommen austauschbar, diese Sache, was sie gerade erzählt, mit Sachen, die wir uns aus der letzten Legislaturperiode angeguckt haben, weil diesem Frauenthema ist doch immer nur Blabla. Naja, immer nur Blabla und wir haben es geschafft, wir sind die Größten, so die Zukunft gehört uns, tralalala. Frauenfeindlichkeit gegen Patriarchismus und die Diskriminierung der Geschlechter wendet. Denn Frauen erheben sich für Gleichberechtigung, das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung, Sicherheit und Freiheit und für die Rechte Geflüchteter und Migrantinnen. Die wir nochmal eben hinten dran geklebt haben. Ne, Intersektionalität, immer schön alles mit dabei. Und haben diese Proteste immer gemeinsam. Frauen wollen Menschenrechte und keine rechten Menschen. Sie Frauen wollen Frauenrechte. Frauenrechte, aber nicht Menschenrechte. Ja. Kann mir keiner erzählen. Dann würde da nämlich Gewalt gegen Menschen stehen und nicht Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Und ihre Politik werden uns nicht spalten, denn Frauen sind erfolgreich, wenn sie für ihre Rechte kämpfen und das nicht wegen, sondern trotz einer reaktionären Politik, die weltweit stärker aufkommt. Frauen erreichten durch Proteste und Demonstrationen Meilensteine in der Geschichte der Gleichstellungspolitik. Sie erkämpfen reaktionäre Politik. Ja. Reaktionäre Politik. Nicht jeder Scheiß, der ankommt, der neu ist, ist automatisch gut. Deswegen sind die Gesellschaftsschichten, die erstmal sagen, nein, erklär mir das in Ruhe und erstmal ablocken, ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft. Beispiel, in den 20er Jahren kam Eugenik aus den USA nach Deutschland. Zu dem Zeitpunkt wären reaktionäre Kräfte, die gesagt hätten, das sind wir nicht so ganz dran interessiert, gar nicht so schlecht gewesen. Der Beweis, dass alles, was neu ist, tatsächlich auch gut ist, den muss man auch erstmal erbringen. Punkt. Da gibt's nichts. Deswegen, reaktionäre Kräfte ist eine Luftnummer. Man beschreibt damit die Menschen, die die Gesellschaft zusammenhalten, weil sie nicht jeden neuen Scheiß direkt mitmachen. Also kann sie sich ihre reaktionäre Kraft in die Haare schmieren. Meine Güte. Recht, die Strafbarkeit der Vergewaltigung in der Ehe und zuletzt die Verankerung des Grundsatzes Nein heißt Nein. Ja, also wenn das die Liste ist, dann tut mir leid, ist doch keine große Leistung. Umso schlimmer ist es, dass die AfD nun zum wiederholten Mal hier im Deutschen Bundestag den vermeintlichen Kampf für Frauenrechte nutzt, um zu hetzen. Dem heißen Wind im Parlament folgt jedoch gähnende Leere auf der Straße. Ich frage mich, wo sind denn die Frauen, die Sie vertreten wollen? Bei Ihrem ominösen Frauenmarsch sehe ich sie nicht. Ich sehe ja, aber die vielen. Und da sind wir nämlich an einem Punkt, wo sich das dann auch mit dieser Hate Speech-Debatte schneidet, wo ja immer behauptet wird, wenn man irgendwie verbale Gewalt ausübt, dann trauen sich die Leute gar nicht mehr, ihre Meinung zu sagen. Und wenn ich im Vorhinein schon lesen muss, dass man mit möglichst vielen Menschen die Demonstranten einkesseln und irgendwie vom Demonstrieren abhalten will, dann würde ich es verstehen, wenn manche Leute sagen, ich glaube, da gehe ich nicht hin, die gewaltbereiten Penner von der Antifa sind nämlich auch da. Ja. Egal ob bei Großdemonstrationen oder durch ihr tägliches Engagement, die für eine Gesellschaft kämpfen, der es keine Rolle spielt, welche Herkunft, welches Geschlecht oder welche Religion ein Mensch hat. Es ist genau diese Bewegung von Frauen und Männern. Es sei denn, du bist ein weißer Cis-Heteromann, dann bist du scheißegal. Aber sonst setzen wir uns für alle ein, ich verspreche es. Mit der ich weiter demonstrieren und jede Form der Diskriminierung entschieden bekämpfen werde. Vielen Dank. Was war das für ein Ende, Alter? Das ist ein Schüleraufsatz, Leute. Komm, ihr dürft eure Wähler nicht für ganz geistig zurückgeblieben halten, SPD. Bitte, ihr müsst irgendwie versuchen, klüger zu wirken. So. Vielleicht ist sie ja eine, die nach den Neuwahlen ihren Posten verliert. Hat die Dame jetzt irgendwelche Forderungen gestellt, um Frauenrechte wirklich zu stärken, oder hat die wirklich... Nein, sie hat eigentlich nur ihre Formulierung rausgehauen, dass wir politische Mobilisation brauchen und Macht und der Rest schon von alleine kommt, ohne genaue Vorstellungen zu haben, wie sie die Gesellschaft positiv verändern möchte. Ist sich aber sicher, dass man politische Mobilisierung der Bevölkerung braucht und natürlich mehr Macht für ihre Denkschule. Also da das weiß sie, aber der Rest, das sind irgendwelche Details, die man zwar bräuchte, um tatsächlich irgendwas Positives zu erreichen, aber das kann man weglassen, weil erstmal geht es hier nur um Macht und der Rest, der kommt schon. Wählt nur die SPD, das wird gut. Ja, sie will ja was Gutes, nicht so wie die AfD, die was Böses will. Genau, die sind ja die Guten. Das ist ja der springende Punkt. Also. Das Wort hat der Abgeordnete Dr. Jürgen Martens für die FDP-Fraktion. Ja, keine Ahnung. Der war übrigens der schlimmste von allen. Okay. Ohne Scheiß. Den habe ich live im Fernsehen gesehen. Ich bin fast komplett ausgerastet. Gebt euch den Buchstaben, der erzählt. Ich wollte ihn eigentlich überspringen, weil ich ihn nicht so interessant fand. Aber. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Dann kann ich kurz zusammenfassen. Nee, wir können den auch gucken. Also, ist mir klar. Er sagt halt, nee, wir müssen es ja nicht unnötig in Länge ziehen, weil er sagt halt einfach auch nur so, das hat halt auch nur so ein Tenor, der mich halt so richtig auf die Palme gebracht hat. Und das ist halt so nach dem Motto, ja, also wenn da jetzt Demonstranten blockiert und angegriffen werden, ne, dann seid ihr ja aber auch schuld, weil ihr macht die Sprache radikal. Und da ist bei mir halt einfach vorbei gewesen. Da dachte ich mir so, das ist doch nicht dein scheiß Ernst. Also ich meine, du kannst doch reelle Gewaltanwendungen nicht damit rechtfertigen, dass man sagt, naja, aber ihr redet immer so ruppig. Ja, und bitte auch, das ist auch einfach geschichtsvergessen, weil die Antifa war schon scheiße, bevor die AfD da war. Die waren da auch schon gewaltbereit und haben durchaus zweifelhafte Taktiken angewendet. Also, als wären die jetzt nur so geworden, weil die AfD sie irgendwie Arschlöcher genannt hat oder was. Das ist aber auch wirklich ein Unding. Das ist wirklich sehr schade, wenn das von der FDP kommt. Ich beschwere mich ja auch immer über die Rhetorik von denen, aber ich meine, das sind Worte. Ja, das sind Worte. Das ist nicht Gewalt. Das sind Worte. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich war am Wochenende bei der friedlichen Demonstration nicht in unserem Namen, kein Feminismus und Antirassismus. Ich habe mein Demonstrationsrecht als Frau wahrgenommen und ich bin froh, dass ich jetzt selber etwas dazu sagen kann. Jeder weiß ja, dass hinter diesem sogenannten Frauenmarsch die AfD steckt. Sie machen also eine Aktuelle Stunde zu ihrer eigenen Demo, zu einem sogenannten Frauenmarsch, bei dem interessanterweise nur Männer teilgenommen haben. Das ist an sich schon reichlich absurd. Also das ist, warum wird die nicht zur Ordnung gerufen, diese Demo? Und ich kann es nur 100-mal sagen, ich teile nicht die Ansichten von vielen Leuten, die auf der Demo waren. Aber diese Demo ist von einer Person angemeldet worden und nicht von der AfD. Das ist einfach. Punkt. Aber soweit ich weiß, ist die Laila Bilge AfD-Mitglied. Ja, das mag ja sein. Und? Das heißt trotzdem nicht, dass die AfD diese Demo angekündigt hat. Ist absolut richtig, aber dann weiß man, woher die Analogie kommt. Das ist halt trotzdem, oder nicht die Analogie, sondern die Verknüpfung. Es ist halt trotzdem falsch. Ne? Aber und, es ist halt, und selbst wenn, das ändert ja nicht, dass die von undemokratischen Kräften aufgehalten und verhindert worden ist, die Demo. Und ich finde es durchaus in Ordnung, wenn man dazu eine Aktuelle Stunde macht, weil das dieses Schindluder halt schon jetzt eine ganze Zeit getrieben wird. Das war so mit Haare an, wenn die AfD aufs Maul kriegt, kann ich jetzt gar nicht so richtig traurig sein. Ja, absolut. Ich wollte nur als Background-Info, die Laila Bilge ist halt in der AfD, nur damit man es weiß. Das war jetzt keine Wertung und damit wollte ich auch nichts irgendwie. Ja, aber warum haben die denn da reingelassen? Wir lernen doch hier von den anderen Leuten ständig, dass das Ausländerhass heißt. Das musst du die Leute fragen. Da möchte ich gerne mal auf die leeren Ränge hinweisen. Das ist ja eine Aktuelle Stunde, da müssen nicht alle Leute anwesend sein. Die sind woanders und verdienen ihr Geld. Ich würde gerne noch kurz was zu der Rednerin sagen. Also sie hat Soziologie mit den Schwerpunkten Politikwissenschaft und Frauenforschung in Marburg und in Frankfurt am Main, Klammer Frankfurter Schule, und Pennsylvania studiert. Sie ist Diplom-Soziologin und sie war auch mal in der Enquente-Kommission zur demografischen Entwicklung von Deutschland. Finde ich interessant. So. Okay. Hallo, Frauenforschung, Soziologe, setzt sich für die demografische Entwicklung in Deutschland ein und erzählt mir jetzt einen von Stapel. Also ab. Auf jeden Fall dieses komische Fremdwort, was du da gerade ausgesprochen hast, da spricht sich Enquete-Kommission. Enquete. Das wusste ich bis vor kurzem auch noch nicht, deswegen. Okay. Ja. Eine Partei Partei, die die Errungenschaften der Frauenbewegung in Frage stellt, die überall gegen den sogenannten Genderwahn polemisiert, spielt sich hier als Retterin der Frauen auf. Das ist doch lächerlich, meine Damen und Herren. Schauen Sie doch mal in Ihre eigenen Reihen mit einem Frauenanteil von gerade mal 11%. Schauen Sie in Ihr eigenes Programm. Sie wenden das sich gegen Frauenquote. Frauenanteil, was sagen? Ach, das ist so eine Scheißhausargumentation. Ja, und außerdem hat irgendein Abgeordneter von Ihnen aus Hinterfurz-Röllbach mal gesagt, dass er Frauen doof findet. Jetzt dürfen Sie keine Meinung mehr dazu haben. Ja, außerdem auch die Verquickung von Genderwahn und Frauenpolitik. Also, ist auch interessant. Könnte man eigentlich eine Stunde lang was erzählen. Naja, alle Grundlagen der Genderforschung hat man mittlerweile herausgefunden, dass sie halt nur soziologische Konstrukte sind und nichts mit der Realität oder biologischen Realität zu tun haben. Und deswegen ist es immer ganz interessant, dass man das nicht kritisieren kann, was tatsächlich auf Pseudowissenschaft beruht und Fehlannahmen, die etwa 150 bis 200 Jahre alt sind. Also find ich klasse. Die Linke, go for it. Gegen Gleichstellungsbeauftragte, gegen den Ausbau der Frauenschutzhäuser in ihrem Programm, keine Spur. Das Wort Frauen kommt gerade 9-mal vor und Feminismus 0. Das passt in. Ja, Moment mal, darf eine Partei vielleicht noch selber entscheiden, ob sie Feminismus in ihr Programm schreiben will oder nicht? Seid ihr bekloppt? Also, ich meine. Haben die einfach verlernt in den letzten GroKo-Jahren, dass es verschiedene Parteien gibt mit verschiedenen Ideen? Ich glaube, das weiß ich schon, aber dass man in der DDR ist. Ich glaube, das weiß ich schon, aber dass man halt Feminismus da nicht reinschreibt. Oh mein Gott, wie furchtbar. Also wenn ich die AfD wäre, würde ich am Ende von dem Ding nochmal einen Paragraph einfügen, in dem 12 Mal Abschaffung des Feminismus. Antrag Abschaffung des Feminismus. Ja, wir haben es geschrieben, Feminist. Storch will, Zitat, dem Feminismus den Stecker ziehen und nimmt auch gerne mal an Demos von sogenannten Lebensschützern teil. Und der Berliner, ja, und? Der Berliner ja, Landtagsabgeordnete A.F.D. Lindenau pries unverhohlen und öffentlich oder die preiswerten Dienste ukrainischer Frauen, meine Damen und Herren, das ist einfach nur ekelhaft. Und wenn man sich mit diesem sogenannten Frauenmarsch der Männer beschäftigt. Wenn ich das kurz anmerken darf, die Aussage von diesem AfD-Typen zu ukrainischen Frauen war wirklich ekelhaft. Kann man ja auch mal neidlos, völlig unabhängig, ich will das jetzt in keinen Kontext setzen, nicht, dass es wieder heißt, ich bin in der Quoten-SJW, aber der Typ, der halt irgendwie davon gesprochen hat, wie geil und günstig man ja Ukrainerinnen einkaufen kann und so, das fand ich schon wirklich eklig. Vielleicht meinte er als Putzfrau. Nein, er meint es nicht. Oder als hochqualifizierte. Ja, aber ich meine, es ist auch nur eine Realität. Also. Ja, aber es ist auch noch die Frage. Dann wird ja schnell klar, ja. Als Täter sexualisierter Gewalt gelten bei Ihnen Migranten und Muslime. Sie bemühen das Feindbild von fremden schwarzen Männern und als Opfer sehen Sie ausschließlich weiße deutsche Frauen. So, und jetzt ist die Frage, die Quizfrage. Kommt sie jetzt gleich mit einem anderen Feindbild oder wird sie jetzt zum nächsten Thema übergehen? Also da die ja so hochgebildet ist in dem Kampf für die Frauenrechte, was ihr gerade rezitiert habt, dann erwarte ich jetzt natürlich, dass die pragmatische Lösungsansätze, wie man die Situation der Frauen verbessern kann, jetzt liefert in ihren letzten Sekunden. Ich bin gespannt. Dabei sind die Opfer sexueller Gewalt nicht selten Migrantinnen. Und alle einschlägigen Studien belegen, dass die meisten Täter Partner, Ehegatten, Verwandte sind. Sie kommen aus allen Schichten, sie kommen aus allen Regionen. Ja, also oh nicht. Und außerdem muss man auch dazu wieder sagen, das, was sie gerade gesagt hat, ist falsch. Die meisten Täter sind nicht Verwandte, sondern das hält sich in etwa die Waage und ganz viele von denen sind halt eben Fremde oder flüchtige Bekannte, es ist mehr als die Hälfte und die meisten Taten sind nur quasi im Haus, weil da ist ja auch vollkommen logisch, weil da ist ja halt eben auch der Zugriff einfacher. Und deswegen ist es auch logisch, dass es da die meisten Taten gibt, aber nicht die meisten Täter. Ja, Evel, du wolltest was sagen. Ja, wir haben jetzt seit der Migrationskrise haben wir natürlich in einem Bereich auch eine Steigerung und das ist halt dieser Vorfall, der eigentlich am seltensten vorkommt, dass du halt tatsächlich random auf der Straße halt angegriffen wirst. Also, und da drin haben wir halt Personengruppen vertreten, die man nicht benennen möchte, weil sonst der Untergang des humanistischen Abendlandes ansteht, wenn man auch die negativen Aspekte halt einfach beleuchtet von Massenmigration. So. Also, was ja auch nicht verwunderlich ist, dass es überall auch negative Aspekte gibt. Aber die will die Linke aus ideologischen Gründen nicht sehen wollen. Also, und auch nicht lösen wollen. Sehe ich Schweden. Also, ja. Es sind fast ausschließlich Männer. Nicht Muslim oder Christ, Deutsch oder Migrant ist die entscheidende Frage. Patriarchat und Sexismus, das ist das Problem und das müssen wir bekämpfen. Patriarchat. Da habt ihr es, eine Bundestagsabgeordnete, die euch erzählt, hier in Deutschland, da herrschen die Männer, da herrschen die Väter. Nicht der einzelne Täter ist das Problem, sondern ein Buhmann, den wie ich und meine Freundin uns ausgedacht haben. Ja. Ja. Ich finde das aber auch so witzig, dass man halt auf der einen Seite sagt, nein, Tätereinordnung in der Kategorie ist falsch, es muss die Kategorie sein. Und nicht, dass man halt einfach sagt, so, naja, also vielleicht gucken wir uns da halt einfach jeden Täter einzeln an. Weil vielleicht ist er ja gar kein Vergewaltiger, weil er ein Mann ist, sondern weil er selber Gewalterfahrungen gemacht hat oder weiß, der Geier ist. Ich weiß es nicht. Vielleicht muss man sich die Leute dann mal anschauen und nicht einfach sagen, er ist Täter, weil er zu Gruppe, Geschlecht, Ethnie X gehört. Das Ding ist halt einfach, wenn du dich da hinstellst und irgendwas vom Patriarchat faselst, was in Deutschland herrscht, das ist halt auf derselben Stufe, wie wenn du sagst, das ist die New World Order oder das Weltjudentum. Ja, so, ja, natürlich. Ist dieselbe Kerbe, dieselbe Art zu denken und ist irgendwo für einen Bundestag halt auch einfach nicht, weiß ich nicht, nicht genehm, wenn man so abstruse Gedankengebilde vorträgt. Aber ja, ist ja der auch Frauenforschung studiert, wurde indoktriniert vom Universitätssystem. Da habt ihr es so. Ja. Es geht Ihnen nicht wirklich um Frauenrechte. Sie benutzen Frauenrechte, um Ihrem Hass auf Migranten und Muslime freie Bahn zu lassen. Das finde ich wirklich schäbig. Ja, das würde mich jetzt auch mal interessieren, wo jetzt hier der Hass auf Migranten und Muslime gewesen ist. Also. Ja, die ganze Demo war ja nur so eine verkappte Demo gegen Migranten und Muslime, weißt du doch, Chris. Weil dem kann man ja nichts glauben, den Leuten. Wenn die sagen, die demonstrieren für Frauenrechte, dann kann man denen das nicht so glauben wie den Linken, sage ich jetzt mal, oder den Grünen oder der Frau Schwesig. Und dass es ihnen nicht um Frauenrechte geht, das belegt auch der Shitstorm, den ich wegen meiner Teilnahme an der Gegendemonstration erhalten habe. Ich zitiere eine kleine Auswahl von über hunderten Kommentaren, die meist von hasserfüllten Männern stammen. Oh, so, jetzt cherrypicken wir uns die drei größten ekelhaften Vollidioten raus, die wir in den Kommentaren gefunden haben. Du dumme Hure, wirst vergewaltigt und entsorgt. Asoziales Inzestopfer. Hoffentlich spaltet dir jemand deinen kleinen, dummen, blonden Schädel. Verrecke ganz schnell. Und schließlich, ich wünsche Ihnen eine Vergewaltigung an den Hals. Und das täglich. Also das letzte Kommentar ist auf jeden Fall so passiert. Also, was hat sie gesagt als letztes? Ich habe es nicht gehört. Ich wünsche dir eine Vergewaltigung an den Hals und das täglich. Ja, du mal ganz ehrlich, ich kann auch, also mir ist es da schon fast leid, immer wieder zu betonen, aber ich mache es ja trotzdem nochmal. Ich habe keine Liebe für die AfD übrig, aber wenn ich bei denen in die Kommentarspalten gehe, was die sich anhören müssen, das nimmt sich überhaupt gar nichts. Also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als Frauke Petri damals schwanger geworden ist und dann ein Kommentar darunter war, man muss hier die Brut aus dem Bauch treten, Nazi-Fotzen dürfen keine Kinder haben und solche Geschichten. Ich erinnere also, an, schade, dass Frauke Petri nicht in ihrem Auto saß, als es abgefackelt wurde und solche Sachen. Also tausend Sachen, also du kannst bei jedem AfD-Politiker kannst du unten in die Kommentarspalten gehen, ja, da hast du Sachen, die genauso ekelhaft sind. Das also, ist immer so zu tun, als wäre das irgendwas Exklusives, was jetzt nur ihr passiert, weil da der Hass so schlimm ist, das ist halt einfach geheuchelt. Und ich finde halt, auch wenn ich als Bundestagsabgeordneter auf so einer Demo bin und ich merke, die Leute um mich rum nötigen andere Menschen und versuchen, denen ihre demokratischen Grundrechte wegzunehmen, dann sollte ich mich gegen meine Demonstranten stellen und sagen, hey Leute, hört auf, die haben das gleiche Recht wie alle anderen auch. Das erwarte ich von einem Bundestagsabgeordneten. Nicht bei einer Demo mitzulaufen, die schon mit dem Ziel angemeldet wurde, eine andere Demo zu zerstören. Keinen Mann würde man jemals so beleidigen und so beschimpfen. Ja. Was sagt ihr dazu? Ja, geil, oder? Ich gegen alle Zahlen, alle Studien und so, aber rede du. Rede, Karin, du hast ja die Ahnung. Das ist einfach nur widerlich. Die Spitze des Eisbergs ist es nicht. Es gibt Kommentare dabei, die so beleidigend und so verletzend, so bedrohlich sind, dass ich sie im Hohen Haus nicht vorlesen möchte. Aber dem Staatsanwalt werde ich sie vorlegen. Darauf können Sie sich gefasst machen. Und da gehören die auch hin und alles andere macht der Staatsanwalt. Aber rumweinen da jetzt. Also ehrlich. Ja, die arme, unprivilegierte Frau, die im Bundestag steht, hat Probleme damit, dass sich der Pöbel zu Wort meldet. Guckt ihr euch mal den Blick an. Meine Emotionen müssen hier Raum einnehmen in diesem hohen Haus. Ja. Blödsinn. Schaut euch mal den Blick an. Das ist ein Gulag-Gesichtsausdruck, das sage ich euch. Diese Kälte, die da gerade rüberkommt. So. Ich gebe das dem Staatsanwalt. Ich bin unterdrückt, obwohl ich an der Macht bin. Der Pöbel soll bloß seine Fresse halten. Ich werde sie ihm noch stopfen. Ich weiß, wie die perfekte Gesellschaft aussieht. Wir müssen unsichtbare Machtstrukturen abschaffen, damit wir in ein Utopia eintreten können. So guckt die Frau. Ja. Das lese ich aus dem Gesichtsausdruck raus. Und das alles hat Methode. Diese rechten Trollfabrike, die suchen sich am Opfer, am liebsten junge Frauen, rechte und lassen dort unverhohlen ihre Hasstiraden los. Aber sie glauben doch nicht allen Ernstes, dass ich mich davon einschüchtern lasse. Und gestern, ja, was haben Sie damit zu tun? Gestern erschien eine Studie zu Hass im Netz, nachzulesen bei tagesschau.de. Na, glaubt ihr der Studie zu Hass im Netz nachzulesen bei tagesschau.de? Kurzfassung, eine Minderheit im Netz ist für die Mehrheit der Hasskommentare verantwortlich. Und diese, Zitat... Ja, und diese Minderheit heißt Amadeo-Antonio-Stiftung, No-Hate-Speech.de, Neue Deutsche Medienmacher, Anne Wizurek, Republika. Diese kleine Minderheit versaut allen anderen Leuten ständig den Spaß, weil sie überall ihre Scheiße reinkotzen muss. Sich als Anhänger der AfD und der Identitären identifizieren. Diese Hater, das sind ihre Anhänger. Und sich anstatt sich hier permanent als Opfer zu inszenieren, kehren sie vor der eigenen Haustür. Ja, und das ist garantiert ein Weltrekord im Kirschenpflücken, den die Tagesschau da hingeschmissen hat. Also. Die beziehen sich auf eine Studie von diesem ISD oder IDS. Und wenn du auf deren Seite gehst, das habe ich für Sonntag auch schön vorbereitet, da steht dann gleich, wir bekämpfen Hate Speech, wir bekämpfen verbale Gewalt in den sozialen Medien. Natürlich, ein Institut, das nur davon lebt, dass es überall solche Sachen bekämpft, das sieht die auch überall. Ist doch völlig klar. Na, scheinbar sind die da ja nicht überall, sondern nur in einer bestimmten Gruppe von Leuten. Oder rechnen die da zumindest alle dazu. Ja. Auch ich habe mein Demonstrationsrecht als Frau wahrgenommen, und zwar gegen die Instrumentalisierung von Frauenrechten für rassistische Hetze. Ich kann beim besten Willen nicht sehen, was daran falsch sein soll. Also ich finde es auf jeden Fall gut, wie sie das gerade betont hat. Das klang so ein bisschen danach, als hätte sie dafür demonstriert, gegen die Instrumentalisierung von Frauenrechten und für rassistische Hetze. Also... Ja. Mein Dank gilt dem Bündnis gegen Rechts, dem Bündnis Aufstehen gegen Rassismus und allen, die dabei waren. Rassistischer Hass und Hetze darf keine Mehrheit finden. Nicht im Netz, nicht in der Gesellschaft und auch auf der Straße. Das darf das keinen Durchmarsch machen. Vielen Dank. Ja. Rassistischer Hass und Hetze, während man Patriarchatstheorie zitiert. Wow, einfach nur gesellschaftsschädigendes Verhalten. Das ist alles, was darüber kommt von der guten Seite. So, jetzt, wo die Dame ausgesprochen hat, möchte ich auch mal was sagen. Ich habe jetzt bis zum Ende nochmal die Chance gegeben, wirklich mal was zum Thema zu sagen. Und ich muss jetzt wirklich sagen, die SPD und die Grünen, von denen kann man wirklich nicht viel erwarten. Ja, deswegen ist die Linkspartei die einzigen, von denen man noch so ab und zu mal so ein paar pragmatische Vorschläge erwarten kann. Und dass die sich jetzt wirklich überhaupt so sehr vom Thema entfernt hat, das regt mich so auf. Und ich habe wirklich gehofft, dass sie bis zum Ende nochmal zumindest ein oder zwei Worte sagt, was irgendwas mit Frauenrechten zu tun hat, wovon Frauen profitieren können und nicht nur sich über diese ganze Sache auslässt. Also, tja, das sind doch die schlimmsten Identitätspolitiker, die Linken. Ja, also ich erwarte von denen nicht viel, aber von der SPD und von den Grünen erwarte ich mittlerweile leider noch weniger, also wie die sich benehmen. Okay. Also die SPD, die haben bis jetzt auch in dieser Legislaturperiode einige der erbärmlichsten Redebeiträge im Bundestag gehabt. Also ich gucke bis jetzt wirklich viel Debatten, ne? Und also von der SPD kommt halt eigentlich fast immer nur richtige Gülle. Ich möchte einmal ein ganz kurzes Beispiel sagen. Ich fasse mich auch wirklich kurz. Es gibt ein massives Problem in Deutschland mit Frauenhäusern. Es gibt zu wenig Frauenhäuser, die haben zu wenig Platz. Die Leute, die in den Frauenhäusern sind, die finden keine Wohnungen, weil die Mieten zu hoch sind. Deswegen sind die Plätze belegt. Natürlich gibt es auch das Problem, dass Männer überhaupt gar keine Anlaufstelle dazu haben. Aber das wäre die perfekte Gelegenheit zu sagen, hey, ihr von der AfD, ihr versucht das nur zu manipulieren, ich rede über die echten Themen oder wir Linken, bla, whatever, wir sind die Echten für den kleinen Mann und wir reden über die echten Probleme und Frauenhäuser sind ein Problem. Einfach nur ein einziges Beispiel. Ja, das hat die eine doch gemacht hier, die von der SPD, die hat doch das behauptet. Einziges. Schlimm. Und ich weiß so ehrlich gesagt nicht, ob das stimmt, weil ich es für ausgeschlossen halte, dazu irgendwelche vernünftigen Zahlen zu kriegen, zu diesem Kram, wo diese ganze Sippe dahinter steckt. Hätte ich für ausgeschlossen. Also, da müsste man jetzt losgehen und selber nachforschen, wie das wirklich ist, ob es da wirklich genug Plätze gibt und so. Und außerdem, ich meine, wir sind doch für Gleichberechtigung und wie ja immer herausgestellt wurde, kannst du als Mann dich ja obdachlos melden. Also sollen sich die Frauen doch einfach auch obdachlos melden, dann, wenn sie keinen Platz finden. Und ich habe es ja auch extra erwähnt. Mit der Gesamtsituation bin ich extrem unzufrieden, aber das Problem scheint es zu geben und es scheint mir auch schlüssig, dass es das gibt. Und nee, ich sage ja auch nicht, dass es eines der wichtigsten Probleme ist. Ja, ich finde, ja, es ist aber, ein wichtiges Problem. Das erste Beispiel, was mir eingefallen ist, was die Dame hätte instrumentalisieren können für ihren eigenen Zweck. Und nicht mal das hat sie gemacht. Ja, es hat aber guck mal, wie der Chris schon meinte, du kannst dich auf Zahlen, die diese Fraktion vorlegt oder die einfach die aus der Identitätspolitik / Feminismus Intersektionalitätsecke kommen, du kannst dich auf keinerlei Zahlen verlassen, die diese Menschen produzieren. Nichts davon ist in der Regel so, wie es am Ende ankommt. Und ich weiß auch, dass jeder Politiker immer für sein Lieblingsprogramm ein bisschen die Sachen verschönert. Aber bei denen ist es extrem. Die haben so eine schlechte Beziehungen zu Realität und Sachen ordentlich darstellen, dass du pauschal einfach nur nachdenken musst, oh, sie haben mal wieder eine Zahl sich aus dem Hintern gezogen und jetzt muss ich nachforschen und nachüberlegen und nachrechnen, wie sie auf eine utopische Zahl gekommen sind. Also, ja. Ja, aber grundsätzlich kann ich Price schon verstehen. Also, was er da halt kritisiert, ist ja, dass sie mehr oder weniger halt einfach gar nichts gesagt hat, sondern dass sie halt nur so ein bisschen rumrababert hat, wie schlimm die AfD ist und die sind ja gar nicht für Frauen, aber wir sind für Frauen. Ja, sie mussten natürlich auch ihre Teilnahme an dieser Gegendemo irgendwie rechtfertigen, ne? Weil das ist ja quasi so das Ding. Aber ich sehe das auch so, dass du halt diesen Leuten auch bei den Zahlen halt einfach nicht trauen darfst, ne? Also das ist auch in vielen negative Beispiele aufgefallen, dass das da irgendwo. Da gibt es gar keinen Dissens. Ich meine einfach nur ein bisschen Professionalität. Kommt noch. Ich warte auf den besten Redebeitrag der gestrigen Debatte. Irgendwann ist er ja dran. Ist der Ton bei mir weg? Nee, ich hatte eben ausgemacht. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Ich kann mich in vielem, was meine Vorrednerin gesagt hat, anschließen. Und das liegt natürlich auch daran, dass wir beide vor Ort waren. Das heißt, wir wissen, worüber wir reden und welche Situation wir dort aufgefunden haben. Und ich will Ihnen mal tatsächlich berichten, dass der Anteil der Frauen auf dieser Demonstration Frauenmarsch in etwa dem entsprach der Frauen in der AfD-Fraktion, also irgendwas um die 10%. Und spannend war dann natürlich auch, nur eine Frau gewesen wäre, Frau Bayram, das hätte auch keinen Unterschied gemacht. Was soll das denn? Was? Ich verstehe die Logik von diesen Leuten einfach nicht. Verstehen die nicht, dass Demonstrationsrecht nicht von der Anzahl der Muschis im Publikum abhängig ist? Aber ob es was Gutes ist, hängt davon ab. Oh, okay. Man nicht demonstrieren, nur weil die AfD demonstriert und danach immer heult, dass sie nicht darf? Nein, es waren fast 2000 Menschen dort und die haben ganz klar gesagt, nicht in unserem Namen. Wir überlassen den AfD-Männern nicht, über Frauen zu reden und schon gar nicht über Frauenrechte. Dann müsst ihr da auch nicht denen überlassen. Ihr könnt ja gerne das Maul dagegen aufmachen. Alles super, tut das bitte. Das ist euer gutes Recht. Und wenn ihr das wahrnehmt, dann finde ich das wahnsinnig schön. Aber nehmt den anderen nicht das Recht, dasselbe zu tun. Punkt. Und ich will auch noch mal sagen, man soll ja nicht so tun, als wenn sie da Fragen gestellt hätten oder Antworten finden würden, wenn es um das Thema Gewalt gegen Frauen geht. Sie stellen die Frage, war es der Migrant, und finden die Antwort, ja, wer war es? Und im Anschluss haben Sie überhaupt keine Möglichkeit, sich mal wirklich inhaltlich mit dem Thema Prävention und wie gehen wir um mit Gewalt gegen Frauen zu beschäftigen. Und es wäre ja wirklich so, dass man sagt, ach, lass doch die AfD machen, aber das können wir nicht. Denn was Sie machen, ist doch, dass Sie Prävention verhindern. Sie verteilen doch alles ins Gegenteil. Wir müssen doch aufklären darüber, dass die meisten Straftaten im Zusammenhang mit Gewalt gegen Frauen, von der Vergewaltigung über die Belästigung im Sinne von MeToo, über sexuelle Übergriffe im Nahbereich stattfinden. Die finden. Ja. Die Frau klingt aber auch auf jeden Fall nach 30 Jahren Gulois blau und Pommes rot-weiß. Die Frau ist Berlinerin. Ah, okay. Ja, war ich noch. Du hast den billigen, halbtrockenen Rotwein vergessen. Ja, sieht auch aus wie 30 Jahre Gulois blau und Pommes Rotwein. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist die gute Dame tatsächlich die Nachfolgerin von Herrn Ströbele auf dem Direktmandat in Berlin, Kreuzberg. Ja. Oder wo das war. In Familien statt, die finden in Arbeitsverhältnissen statt. Und das ist doch nicht der böse, dunkle Mann auf der Straße, der die Mehrheit der Fälle ausmacht. Das können Sie keinem einreden, weil das gefährlich ist. Sie verhindern damit Prävention. Und dann ist es natürlich auch... Ich kann das niemandem einreden, weil es gefährlich ist. Ich dachte, man kann es vielleicht niemandem einreden, weil es nicht wahr ist. Aber du kannst doch nicht einfach sagen, weil es gefährlich ist. Ja, also es ist gefährlich. Wenn die Statistiken das hergeben, also ich kenne die Statistiken jetzt gerade nicht, aber wenn die das hergeben, dann ist es halt so, aber du kannst doch nicht als Begründung sagen, das darf man nicht sagen, das ist gefährlich. Das ist ja wie diese andere von den Grünen, die neulich geschrieben hat irgendwo in so einem Käseblatt, naja, also für das Sicherheitsgefühl der Leute, wenn da viel in der Gegend eingebrochen wird, dann soll man denen halt einfach nicht sagen, dass da eingebrochen wird, dann fühlen die sich auch nicht verunsichert. Das wäre auch sonst aber gefährlich, ja. Man sieht da ganz schön die aktive geistige Dissonanz, die ja, ihr Unwesen treibt. Das kommt dann hin und wieder mal raus, wenn dann sozusagen die Realität dann leider doch nicht mit der utopischen Vision übereinstimmt, die man gerne hätte. Ja. Also. Übrigens, als Bonmot am Rande, die Dame hat sich bei den Polizeieinsätzen in der Rigaer Straße damals sehr aufgeregt, wie denn die Polizei halt den armen Leuten da auf den Leib rücken könnte und so. Und die hat davon gesprochen, dass die Polizei die Leute in der Rigaer Straße schikaniere. Hm? Nur mal so, um das in einen gewissen Kontext zu rücken, was sie da über die AfD sagt. Ja, und nochmal zu den Zahlen. Also ich kenne die Zahlen und jetzt sagt sie es halt richtig rum. Jetzt spricht sie halt von Taten und nicht von Tätern. Und wenn man über Taten geht, dann ist es eher der Nahbereich dann halt. Aus den eben schon genannten Gründen. Also das, was die da am Anfang gesagt hat mit Tätern, ist falsch. Täter ist nicht mehr im Nahfeld, aber Taten halt eben schon. Noch mal für mich so spannend gewesen, dass gerade die, die bekannt dafür sind, dass die Menschenrechte von Migrantinnen und Migranten, selbst mit deutschem Pass, nicht achten, auf einmal Frauenrechte für sich entdeckt haben. Ja, da frage ich doch ehrlich, wie wollen Sie Frauenrechte verteidigen, wenn Sie noch nicht mal Menschenrechte respektieren? Das ist halt wieder dasselbe, ne? Sie labert jetzt einfach 4 Minuten lang, die AfD ist doof, die AfD ist doof, die AfD ist doof, die AfD ist doof und wir sind gut. Ne? Aber nur zum Thema wurde halt nichts gesagt. Menschenrechte respektieren, sie respektieren Menschenrechte nicht. Ist auch geil. Also von der Dame erwarte ich gar nichts, deswegen sage ich auch die ganze Zeit nichts, weil ja, die ist im Endeffekt, wie es vorhin schon auch gesagt wurde, die Nachfolgerin geworden, die hat sich in ein gemachtes Nest gesetzt und ist gut vernetzt im Kiez und ich kann gar nicht so viel Negatives über die sagen, weil es spricht ja an sich für sich, die ist einfach inhaltsleer. Ja. Jetzt verstehe ich auch, warum du dauernd den Ton ausmachst. Danke dafür. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Damen und Herren. Das Grundgesetz sagt in Artikel 1 Absatz 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Bäm, so was sagst du dazu, AfD? Gotcha! Und dies kann gar nicht hoch genug geschätzt werden. Es bezieht sich aber nicht nur auf Frauen, es bezieht sich nicht nur auf Frauen, die hier geboren sind, es bezieht sich nicht nur auf nicht-muslimische Frauen, sondern auf alle Menschen, die hier in Deutschland leben, auf alle Frauen und auf alle Männer. Schön, dass sich ausgerechnet die AfD zur Verteidigung der Frauenrechte berufen fühlt. Im Wahlprogramm und in vielen Debatten hat sie ja noch ein sehr reaktionäres Frauenbild vertreten und eine gute alte Zeit glorifiziert, die es so überhaupt nicht gab und in der Frauen eben nicht selbstbestimmt leben konnten und nicht ihre Rechte hatten, die wir heute ganz selbstverständlich genießen. Ja, so, das war die CDU mit einem Beitrag, der auch von der SPD hätte kommen können. Ja, ich überspringe die Dame mal. Viel interessanter wird es, glaube ich, nicht mehr. Also der zweite AfD Sprecher, der Brandner, der haut am Anfang noch einen coolen Joke raus, das muss man fairerweise sagen. Also den sollten wir uns nochmal antun. Machen wir auch. Wie es doch angeblich geht. Achso. Wir haben für alle Frauen und sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, die heutige Aktuelle Stunde fügt sich ganz typisch in die schon bekannte Performance der AfD hier im Bundestag ein. Egal in welchem Politikfeld wir uns bewegen, die AfD offenbart bei jedem Anlass ihr Profil einer fremdenfeindlichen und populistischen Partei. Aber das kenne ich schon aus Thüringen. Die AfD gibt in ihrer Aktuellen Stunde Demonstrationsrechte von Frauen stärken 3 Dinge vor. Zum einen, dass sie sich für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern einsetzt. Zum anderen, dass Gewalt gegen Frauen für die AfD ein Thema sei. Und schließlich, dass sie sich für Demonstrationsfreiheit in Deutschland stark macht. Aber wir alle wissen ja doch, das ist nur Makulatur. Die AfD versucht vielmehr, mit ihrer Demonstration am Samstag in Berlin und mit der heutigen Aktuellen Stunde Feminismus für ihren rassistischen Populismus zu instrumentalisieren. Ja, bist du Bescheid. Es sind doch immer dieselben Sätze und Phrasen. Du kannst so richtig, also ich glaube, wenn du da so ein Saufbingo von machst, dann bist du halt auch richtig blau am Ende der Debatte. Das sollten wir eigentlich echt mal machen, so ein Bullshit-Bingo für die Bundestagsdebatten. Weil es ist halt wirklich richtig krass, stumpf, inhaltsleer. Und das mit dem Populismus in meinen Augen ist alles, was mit Politik zu tun hat, Populismus, Punkt. Es gibt keine Partei, die ohne populistische Formulierung an die Macht kommt. Schon allein das Phrasing und Framing, dass Merkel Mutti genannt wird. eine gütige Herrscherin, die dafür sorgt, dass alles richtig und gut läuft im Land. Das ist sorry. Das ist billig. Das ist von einer Werbeagentur gemacht. Und es ist einfach nur, der Populismus der anderen ist furchtbar und der eigene Populismus ist gut, richtig und wichtig. So, Merkel tätschelt uns einfach so oft durch den Rücken, bis wir ein Bäuerchen machen. Und dann dankt sie ab. Und was wollen Menschen denn mehr wie einen gütigen Herrscher, der sich ums Recht kümmert, aber auch Güte walten lässt, falls man selber mal arm dran ist. Weißt du, das ist so eine richtig märchenhafte Erzählung, die den Deutschen so ein Gefühl von Wärme vermitteln soll. Und deswegen wählt man dann Mutti halt 16 Jahre, weißt du. Ja. Ich will das hier im Folgenden was sagen, weil alles, was ihr sagt, ist absolut dadurch gerechtfertigt, dass die so ein inhaltsleeres Geschwurbel machen und ihre Zeit verschwenden, die besser nutzen können. Allerdings setzt sich die AfD ja auch diesem Vorwurf aus und allein aufgrund der Art und Weise, wie diese Debatten geführt werden, ist es klar, dass der Einleitungssatz immer irgendwie ein Bezug darauf ist und ja, die nutzen ihre Fähigkeiten nicht, ja, das ist unprofessionell, und ja, das ist immer das Gleiche und das ist absolut nochmal unprofessionell. Aber die AfD, die nutzt es auch wirklich nicht. Die setzt sich diesem Vorwurf aus aber sich da auch professioneller verhalten. Ich glaube, aber denkst du wirklich, dass viel mehr Wähler durchbekommt? Ja, also glaubst du wirklich, dass wenn die, aber hallo? Wenn die AfD jetzt einen Vorschlag für irgendwas machen würde, dass sie nicht einfach nur mit einer Wir-gegen-Sie-Abstimmung enden würde. So. Das machen die irgendwann auch noch. Aber die was die gerade machen, ist einfach nur, wir geben den Menschen, die uns gewählt haben und der Bundesrepublik im Allgemeinen Unterhaltung. Das ist das, was die AfD macht. Ja, es ist absolut richtig und durch ihr Verhalten rechtfertigt das ja auch alles, was ihr gesagt habt. Ich widerspreche euch gar nicht. Ich möchte noch mal eine Sache aus der Vergangenheit zurückholen, die Diskussion über die Bankenunion. Da war der Sprecher tatsächlich relativ sachlich und die Redner haben auch nur immer das gleiche Repertoire wie hier abgefahren. Also da ging es mal wirklich um die Sache und die ganzen Redner haben nur auf die AfD gebasht und da hättet ihr nochmal doppelt recht, aber in diesem Fall muss man wirklich sagen, die AfD, ich weiß nicht, sagt der andere AfD-Sprecher noch was konkret zur Thematik? Nein, der andere AfD-Sprecher ist Brandner, das ist ja so deren rhetorischer Rambock irgendwie, von dem kommt ja meistens auch nur stumpfes Gepöbel. Gerade dann muss es doch die Aufgabe der anderen Parteien sein, mit sinnvollen Beiträgen zu glänzen und nicht denselben Scheiß zu machen. Ja. Also die sind ja ins Parlament gewählt und deswegen sind das Volksvertreter und deswegen kriegen die ihr Gehalt und das gönne ich denen auch, aber können die sich nicht mal verdammt nochmal professionell verhalten, die Idioten? Ey. Also ich glaube, wenn du die fragen würdest, würden sie es natürlich denken, dass sie das tun. Also deswegen stellen sie auch ihre Vorzeigefeministen da halt hin, die meinen so, ja, jetzt zeige ich es denen mal richtig und erkläre denen mal, wie es richtig ist. Und deswegen will ich das jetzt auch nochmal wieder zeigen, weil ich das halt wichtig finde, halt eben immer wieder zu zeigen, ja, welche Leute da eigentlich so rumkrebsen und was die halt so von sich geben, auch wenn es immer wieder das Gleiche ist. Weil dann weiß man wenigstens halt auch, dass der Wahnsinn wirklich Methode hat und nicht, dass nicht nur so ein paar Leute Individuen sind. Kurz erläutern. Am vergangenen Wochenende hat die AfD-Politikerin Laila Bilger einen sogenannten Frauenmarsch in Berlin initiiert und suggerierte, der Tenor der Demonstration sei die Selbstbestimmung von Frauen gegen Gewalt und Übergriffe. In der Praxis richtete sich die Demonstration aber nur gegen die Tätergruppe mit dem Profil Mann mit Migrationshintergrund und Muslim. Und genau hier lässt sich die wahre Absicht... Wenn nur Mann ist, ist es cool, ne? Ja. So, dann ist alles in okay. Also, wenn sie nur eine Demo gegen Männer gemacht hätte, dann hätte man nichts gesagt, aber es sind Männer mit Migrationshintergrund und da muss man einschreiten. Genau. Weil die eine Pauschalisierung ist in Ordnung, aber die zweite geht zu weit. Es gibt noch ein paar mehr Pauschalisierungen, haben sie ja gerade gebracht, den ganzen Katalog. Du kannst auch sagen, dass irgendwie deine ganze Familie gegen dich ist. Du kannst sagen, dass dein Ehemann dich hasst und dich nur prügeln will und so. Das kannst du alles machen. Das ist alles total prima. Nicht der AfD-Abgeordneten erahnen. Laila Bilger ist Ex-Muslima und gehört der sogenannten Neuen Rechten an. Sie redete schon bei Pegida in Dresden und fiel letztes Jahr im November in Leipzig mit einem Redebeitrag bei der Konferenz des rechtspopulistischen Magazins Kampakt auf. Ihr politisches Profil gibt Rückschlüsse darauf, dass wir es hier nicht mit einer Feministin zu tun haben. Bam, bam, bam, bam. Weil nur Feministinnen dürfen was für Frauen machen. Das ist so unsagbar, ey. Oh, können wir die bitte überspringen? Der AfD-Politikerin Bilge geht es vielmehr darum, unter dem Deckmantel des Feminismus Anhänger für ihre rechte Hetze in neuen gesellschaftlichen Gruppen zu mobilisieren. Und so ist es auch nicht verwunderlich, das zeigen auch Bildaufnahmen. Als wenn du mit Feminismus Leute für die Rechte mobilisieren könntest. Mädchen. Tja, meint sie etwa nur, weil man irgendwo sagt, das wäre für Frauen, wird jeder Scheiß gemacht oder wie? Also so, wie es in der Vergangenheit tatsächlich gelaufen ist. Na, stellen sie sich noch hin und sagen, wir wollen Nein heißt Nein. Und dann, kommt das, ohne Gegenstimme durch. Das wäre ja schlimm. Ja, die haben einfach Angst, dass dann die AfD-Anträge einfach durchkommen, weil Feminismus draufsteht, so wie sie das bisher auch immer gemacht haben. Dass die Demonstration am Samstag eher eine von Rechten war, als eine Demonstration für die Rechte von Frauen. So, narrativ wieder untergebracht, schön. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Demonstrationsrecht ist in Deutschland ein hohes Gut und wird als Versammlungsfreiheit in Artikel 8 des Grundgesetzes garantiert. Und dieses Recht steht allen zu und ist ein wichtiges Kennzeichen unserer Demokratie. Schön aus Wikipedia vorgelesen. So wie die große demokratische Mehrheit in unserem Land toleriert, dass die AfD demonstriert, müssen Sie von der AfD tolerieren, dass auch gegen die AfD demonstriert wird und so die demokratische Mehrheit die Scheinheiligkeit ihres Vorgehens offenbart. Also ich wäre wirklich dafür, beim nächsten G20-mäßigen Ding vorher einfach mal einen Aufruf zu machen an alle, Anständigen da draußen, dass man mit möglichst vielen Leuten kommt, um die Demonstration der Chaoten einzukesseln und sie daran zu hindern, irgendwie ihre üblichen Gewalttaten zu verüben. Ah, ich höre schon die Rotoren rauschen, ich sag's dir. Ja, aber das ist doch nichts anderes. Das ist doch nichts anderes als das, was sie da gerade gesagt hat. Es geht ja nicht drum, das habe ich auch in der Diskussion auf Twitter gesagt, warum seid ihr denn so, warum müsst ihr Öl da ins Feuer gießen? Ihr erzählt immer, die Rechten gießen überall Öl ins Feuer. Stimmt aber nicht. Wenn man direkt dahin geht und da die Gegendemo macht, wo die anderen demonstrieren wollen und dann noch vorher von Einkesseln spricht, dann gießt man Öl ins Feuer. Dann schafft man Konfrontation. Dann schafft man sogar, also diesmal ist es glücklicherweise nicht dazu gekommen, aber dadurch kann man halt auch die Grundlage für Gewalt schaffen. Ja? Anstatt, dass man mit seinen mehr Leuten als die Demonstranten irgendwo hingeht und da eine große Sause macht mit Musik und sagt, wir sind anders, bei uns ist Spaß und bei uns ist irgendwie Freiheit und jeder kann hier machen, was er will und lasst die anderen doch demonstrieren und wir setzen hier ein Zeichen, dass das viel sympathischer wäre, als hinzugehen und zu sagen, nee, wir müssen die bekämpfen direkt, die dürfen nicht durch unsere Stadt laufen, auch wenn die hier auch wohnen. Ich danke daher ausdrücklich den friedlichen Gegendemonstranten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, legen wir doch mal die Fakten auf den Tisch. Sexualisierte Gewalt ist kein importiertes Phänomen, so wie die AfD das gerne suggeriert. Sie ist ein patriarchales Phänomen. Deswegen gilt es auch, jedwede Form von Gewalt gegen Frauen zu ahnden und zu sanktionieren. Egal, von wem sie ausgewählt wird. Oh Gott, oh Gott. Ja, okay. Naive Reh, Alter. Ich komme einfach nicht drauf klar. Selbst wenn in ihrem Weltbild einzig und allein der Feminismus zur Besserung der Rolle der Frau geführt hat, was er nicht hat. Die Frauen hatten auch früher schon recht. Es ist ein Armenmärchen, das man euch erzählt, um euch Schuldgefühle einzureden. Aber selbst gehen wir mal davon aus, dass wirklich nur der Feminismus zu Frauenrechten geführt hat. Feminismus ist in Saudi-Arabien, im Irak, in Syrien, in Marokko, in Tunesien überall etwas weniger stark in der Öffentlichkeit. Selbst innerhalb ihrer eigenen Weltsicht müsste sie doch sehen, dass rein theoretisch patriarchalische Strukturen bei Einwanderung aus diesen Regionen etwas stärker sind. Das bedeutet nicht, dass diese Einwanderer per se schlechte Menschen sind. Aber man könnte das doch geistig geschissen bekommen, das zu verstehen. Aber nein, Es ist einfach nur und halt profilloses Naivchen und einfach nur sowas von austauschbar und profillos, dass man Applaus klatscht, weil man nicht weniger sagen könnte, wenn man einfach nur schweigend dastehen würde. Aber Ebel, stell dir doch mal vor, es gäbe mehr Frauen im Bundestag, dann wäre alles viel besser. Ja, ja. Würde der Klimawandel aufhören, Schulden werden, würden nicht mehr gemacht werden, jeder würde Millionär werden und Regenbogen würden aus dem Arschloch eines jeden Bundesbürgers schießen, ich sag's euch. Ich meine, kennt ihr von den Ärzten dieses, wenn alle Männer Mädchen wären, so wäre dann die Welt. Hört euch mal von den Ärzten an, wenn alle Männer Mädchen wären, dann wisst ihr, wie schön die Welt wäre. Am letzten Samstag sich befinden. Stellvertretend dafür begrüße ich Frau Angelika Barbe. Ich habe sie gefragt, ob ich sie begrüßen darf, von der CDU, die mir gerade von der Tür erzählt hat, wie schockiert sie über das war. Nee, wieso? Der Spruch kommt aber später, oder nicht? Nein, der kommt davor, als er auf das Pult zugeht. Sie wissen doch gar nicht, wie ich mich fühle heute. Vielleicht fühle ich mich als Frau. Dazu komme ich gleich noch. Meine Damen und Herren, es ist mal wieder an der Zeit, in diese Debatte zu bringen. Deshalb stelle ich an den Anfang einen Gruß auf die Tribüne, wo einige Augenzeuginnen der Zustände am letzten Samstag sich befinden, stellvertretend dafür. Ja, fühlt das gleich noch irgendwie aus. Meine Damen und Herren, eine Gruppe von Frauen ruft Gleichgesinnte auf, in der Hauptstadt für Menschenrechte und gegen Unterdrückung und Gewalt auf die Straße zu gehen. Viele Frauen und auch einige Männer, Frau Bayram, reisen daraufhin aus dem ganzen Land an, bringen Plakate und Transparente mit und verbinden mit der Demonstration große Hoffnungen für eine sichere Zukunft in einem Land, in dem sie bislang gut und gerne lebten. So könnte ein Bericht aus dem Irak, aus der Türkei, aus Afghanistan oder aus einem anderen Land, was rückständig ist, was die Gleichberechtigung der Frau angeht, beginnen. So beginnt aber kein Bericht aus diesen Ländern, meine Damen und Herren, sondern so beginnt ein Bericht aus Deutschland im Jahr 13 nach Merkels Amtseintritt. Einem, was Demokratie und politische Vielfalt und Rechtsstaatlichkeit angeht, inzwischen mehr als rückständigen Land auf dieser Erde. Einem Land, meine Damen und Herren, in dem viele Bürger Demonstrationen schon seit Jahren als einzige Chance sehen, um ihren Meinungen öffentlich Nachdruck zu verleihen, um Meinungen Ausdruck zu verleihen, die abweichen von dem, was wirklichkeitsfremd und gehirnwäscheartig und vom euphemistisch sogenannten öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der in Wirklichkeit nichts ist als ein staatlicher, als ein Staatsfunk, gesendet wird. Meine Damen und Herren, ein Staatsfunk, für den wir Bürger 8 Milliarden Euro im Jahr zahlen müssen, ansonsten gehen wir in den Knast, meine Damen und Herren. Ein Staatsfunk, der verbandelt ist von oben bis unten mit den Herrschenden in diesem Land und der verbandelt ist auch mit der Presse, die von wenigen in diesem Land beherrscht wird. Ja, wobei er spricht ja davon, wie wichtig Demonstrationen sind, weil oftmals in der Presse die eigene Meinung nicht ordentlich wiedergespiegelt wird. Wobei es halt schon auch starkes Verknüpfen ist. Also es ist ja, schon, und außerdem, ich meine, wenn du dich auf die Straße stellst, wie viele Leute kriegen das mit? Also, wenn es nicht hinterher in der Zeitung steht. Ja, eigentlich sollten sie froh sein, wenn die Leute demonstrieren gehen, weil dann haben sie weniger politischen Einfluss, wie wenn sie einfach nur ein Wochenende damit verbringen, Leuten mit E-Mail ihre Meinung kundzutun, also irgendwelche Abgeordneten anzuschreiben, mit irgendwelchen zuckersüßen Worten sie darauf hinzuweisen, dass das Quatsch ist, was die da machen. Weißt du, damit würdest du wesentlich mehr erreichen, wie mit 2.000-3.000 Leuten auf der Straße, aber ja. Also ihr habt den ja schon angekündigt, dass er nicht besonders sachlich ist, der Herr. Ich habe den bis jetzt, glaube ich, noch nicht gesehen. Und mir gefällt dem sein Stil auch nicht, weil ich meine auch nicht on topic. Wenn man ein Thema beantragt im Bundestag, könnte man auch wirklich nur über dieses Thema reden. Ja gut, ich meine, er redet über die Berichterstattung darüber, aber das eigentliche Thema waren ja Übergriffe auf Frauen. Der ist aber auch Vorsitzender von irgendeinem Ausschuss jetzt. Und der ist ja dafür bekannt geworden, dass er im Wahlkampf so Sachen gesagt hat wie bei unseren politischen Gegnern auf der Linken sagt man ja gemeinhin, ihre Eltern wären Geschwister. Wenn ich mir das so angucke, dann sind die Haustiere auch nicht weit gewesen. Also das ist so... Ja, also ich finde... Das hat er auch schon der Intus, glaube ich. Ja, das ist der Franz Josef Strauß der AfD, willst du mir sagen? Oder was? Also das ist halt irgendwie so, ich weiß nicht, also klar, für so vulgäre Bengels wie uns, wir finden das vielleicht witzig, aber ich weiß nicht, ob das ein Stil ist, den ich bei einem Ausschussvorsitzenden des Deutschen Bundestages haben will. Weiß ich nicht, wenn er Comedian wäre oder YouTuber. Ja, das selbst für einen Comedian. Ja, das stimmt schon. Gut. Ich stimme dir auch zu und ich fordere auch bei denen Professionalität und wie gesagt, wenn die ein Thema einbringen, hallo, nutzt doch mal eure Zeit. Wird übrigens interessanterweise auch von einer ehemaligen Volkspartei, die zurzeit der politischen Schwindsucht anheimgefallen ist. Ich meine jetzt nicht die CDU, die CSU, ich meine die SPD, die steuert natürlich das ganze Medienimperium in Deutschland. Und um gegen diese Einheits-, mit TZ, einheizenden und Einheitsmedien vorzugehen, haben sich Menschen, viele Frauen am letzten Samstag in Berlin versammelt. Die Demonstration, die geplant war, konnte aber nicht stattfinden, weil sie gestoppt wurde von hassgetriebenen Wutbürgern und Straßenterroristen, von denen viele in den 13 Jahren in Deutschland unter Merkel sozialisiert oder eben nicht sozialisiert wurden. Ja, das ist zum Beispiel auch Quatsch, dass jetzt irgendwie Merkel für die Antifa oder sowas verantwortlich ist. Solche Gruppierungen gibt es schon länger und ich glaube auch nicht, dass die riesen Merkel-Fans sind. Also alle Antifa-Leute, die ich bisher getroffen habe, waren auf jeden Fall keine riesen Merkel-Fans. Wobei das auch Julia Schramm, die hat doch ihre Sympathie ausgedrückt. Ach so, ja, das stimmt natürlich. Ja, I stand corrected. Und wobei das halt auch immer diese Frage ist zwischen der Höchste, also was ist der Höchste im Staat? Eigentlich trägt er für alles die Verantwortung, auch für so Sachen wie die Antifa, also theoretisch. Ja, nee. Praktisch also, aber halt nicht. Wir das ist wie hier, wenn halt... Also... Ja, aber das ist dieselbe Logik wie bei dem Terroranschlag. Dann heißt es auch, das hat Merkel verursacht. Und dann schaut man sich die Befehlskette an, die zwischen der Ergreifung von einem Gefährder steht und Merkel. Und dann sieht man auch, naja, es ist sozusagen eine eine Projektionsfläche für Wut, aber es hilft nicht wirklich, es drauf zu projizieren, weil es an der Sache vorbei ist. Es ist eher so ein Personalisieren von einem politischen Impetus. Also, weißt du? Ja, gut, aber, wenn irgendwelche Leute halt im Land sind, die sonst nicht da gewesen wären, dann ist das ja schon irgendwie ein politischer Grund. Aber jetzt irgendwie zu sagen, so das Mindset von der Antifa ist irgendwie Merkel-Deutschland, finde ich schon ein bisschen weit hergeholt. Ja, das ist es auch. Aber nicht nur diese in ihrer demokratischen Entwicklung zurückgebliebenen Merkel-Sozialisanten, meine Damen und Herren, wurden kriminell. Kriminell wurden auch Abgeordnete dieses Bundestages, vor allem solche, die sich selbst und gelegentlich auch die von ihnen betrauerte DDR als besonders demokratisch bezeichnen, die wurden kriminell und gerieten auf die schiefe Bahn. Ich erkläre Ihnen auch wie. Das Demonstrationsrecht ist ein Grundrecht in Artikel 8 und ist geschützt durch § 21 des Versammlungsgesetzes, Straftat bis zu 3 Jahren, mittlere Kriminalität. Eine Demonstration wie die am 17.02. zu stören, zu blockieren oder zu sprengen, ist also eine Straftat. Im Übrigen war es keine AfD-Demonstration, ich weiß gar nicht, wie Sie darauf kommen. Das war ein Marsch der Frauen, der da stattgefunden hat. Und da muss ich auch sagen, Frau Ley und Frau Bayram, Sie in Ihrer Fraktion hängen Sie da wohl einem archaischen Menschenbild an. Wenn Sie sagen, 11% der Abgeordneten von uns wären Frauen, ja, Sie wissen doch nicht, wie sich meine Kollegen fühlen heute. Vielleicht sind heute 80% der Frauen bei uns. Ja? Und das genauso ist bei Demonstrationen natürlich auch gewesen. Also klären Sie mit Ihren Grundsatzabteilungen mal, ob Sie sowas von hier vorne überhaupt sagen dürfen, dass Sie vom Aussehen her darauf schließen, welches Geschlecht ein Mensch hat. Also Sie machen da wirklich dramatische Rückschritte. Das ist schon witzig, irgendwie kann man jetzt nicht leugnen. So, dass man das halt einfach mal so ein bisschen auf die Schippe nimmt. Ja, ja, vor allem. Es gibt halt, man muss ja fairerweise dazu sagen, es gibt ja auf der Linken halt einfach Leute, die genau das sagen. Ja, und das, was er sagt mit, gucken Sie mal in Ihre Ausschüsse oder was er eben meinte, so ist ja auch richtig. Also die haben ja diesen ganzen theoretischen Unterbau in ihren Programmen drin. Ja. Also darüber einen Witz zu machen, es ist zwar eine Low-Hanging-Fruit, aber es ist ja dadurch witzig, dass halt ein wahrer Kern dahinter steckt, ne? Nein, das überspringe ich jetzt mal von dem Herrn. Ja. Ja, der Kufa war auch nicht ganz schlecht, aber weiß ich nicht, wollen wir den noch gucken? Ah, ich weiß nicht, wir können auch meinetwegen direkt zum Highlight vorgehen. Ich glaube, da kommt ja nicht mehr viel, oder? Machen wir es mal, ja, die war, naja. Ja, die hat einfach Copy und Paste genau das andere gesagt. So, nochmal, oh, da habe ich da Bock drauf. Das habe ich gestern echt genossen, den Beitrag. Meine Damen und Herren, Ring frei für den King im Ring. Für den kleinen Streber in der linken Ecke. Für den kleinen Streber in der schwarz gepunkteten Boxershorts. Debatte und auch zum ersten Mal jetzt am Redepult des Deutschen Bundestags begrüße Philipp Amthor für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt am Ende dieser Aktuellen Stunde zum Thema Demonstrationsrechte von Frauen stärken, müssen wir doch feststellen, dass wir über das Thema eigentlich hier kaum gesprochen, sondern uns vielmehr mit uns selbst beschäftigt haben. Und wissen Sie, der traurige Ausgangspunkt ist doch, dass beide Seiten des Parlaments, die rechte wie die linke Seite des Parlaments, hier eine Demonstration genutzt haben, um für ihre politischen Inhalte hier im Bundestag zu polemisieren. Und das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Ich erkläre Ihnen auch gleich, warum. Wir müssen nämlich vor allem über eines reden. Wir sollten am Ende dieser Debatte über das Thema Rechtsstaat mal ganz deutlich reden. Und meine Damen und Herren, bevor ich zum Rechtsstaat komme, sage ich Ihnen eins. Ich als Staatsbürger, ich hätte persönlich keine Lust, mich gemein zu machen mit Herrn Bachmann bei dieser Demonstration. Aber ich hätte auch keine Lust, mich mit der Antifa gemein zu machen und vielleicht mit Hans-Christian Ströbele dort, mit dem RAF-Anwalt Hand in Hand zu einer Gegendemonstration zu gehen. Das würde ich beides nicht machen. Aber ich sage Ihnen eins. Gleichzeitig bin ich aus einer rechtsstaatlichen Perspektive sehr froh, dass beide Gruppen das Recht haben, hier in unserem tollen Rechtsstaat zu demonstrieren. Und das ist nämlich der wichtige Punkt. Und der Ausgangspunkt ist nämlich eins, den Sie jetzt auch sehen sollten. Wir sind in der Situation, dass wir mal das Bild von Justitia bemühen können. Justitia, die eine Augenbinde trägt. Und sie trägt nicht die Augenbinde, weil sie Dinge aus dem Rechtsstaat ausblenden will, sondern weil ihr die politischen Positionen von Demonstranten egal sind. Und Fakt ist, beide hatten hier das Recht, auch entsprechend zu demonstrieren. Und deswegen verbietet sich eigentlich auch schon das Thema, wenn ich lese, Demonstrationsrechte von Frauen stärken. Wir können reden über Frauenrechte, aber Demonstrationsrechte gibt es für Männer und für Frauen. Und da gibt es Artikel 8 und der gilt für alle Deutschen und der gilt nicht für Männer und für Frauen unterschiedlich. Und dann sage ich Ihnen auch noch eines. Wenn wir über den Rechtsstaat reden, den ich hier aufrufe, dann heißt es, ja, wir haben hier Freiheiten. Und beide Demonstrationsgruppen hatten die Freiheit für ihre Demonstration. Aber für beide Gruppen gibt es auch Grenzen. Und von diesen Grenzen, wer hier heute gar nicht das Thema war, waren die Polizisten, die vor Ort waren bei der Versammlung. Und ich habe mich unterhalten mit den Polizisten. Und die haben mir gesagt, auch über die Ergebnisse, dass es jetzt Ermittlungsverfahren gibt gegen beide Seiten. Gegen die Störer, gegen die ursprünglichen Demonstranten. Und dann sollten sie sich vielleicht auf den Standpunkt stellen, dass es dazugehört in einem Rechtsstaat. Dass es dann auch aufgeklärt wird auf beiden Seiten. Und wir haben das ja gehört, Frau Ley, Sie waren dabei, Frau Bayram und Herr Hilse, Sie waren alle beteiligt. Und jeder hat sich gut darin gemacht, auf den anderen zu schimpfen. Aber keiner hat gesagt, auch in unseren Reihen gab es Grenzüberschreitungen. Und das wäre doch eigentlich der gute Punkt gewesen. Und ich unterstütze hier jeden darin, dass man dann gegen diese Grenzüberschreitungen auch entsprechend vorgeht. Denn zum Rechtsstaat gehört es nicht nur, sich hinzustellen und zu sagen, ich berufe mich auf die Versammlungsfreiheit, sondern dann gehört es dazu, dass jeder ordnungswidrige Verstoß gegen das Versammlungsgesetz, dass jede Straftat auch verfolgt wird. Und machen Sie sich Gedanken darüber, wo der richtige Ort ist, das aufzuklären. Meine Damen und Herren, wenn wir uns das mal kompetenziell angucken, haben wir hier einen Einsatz einer Landespolizei. Und glauben Sie allen Ernstes, dass es klug ist, hier mit so einem Deckmantelthema bei der Aktuellen Stunde hier im Deutschen Bundestag jetzt für und wieder Einzelentscheidungen eines Landespolizeieinsatzes auszudiskutieren? Ich glaube das nicht. Und hinzu kommt noch, dass man sich auch mal fragen muss, ist es überhaupt richtig, hier über konkrete Verfahrensabläufe zu sprechen oder ist da nicht ein Gericht die richtige Stelle? Und das ist nämlich so, dass wir sagen müssten, wo sind eigentlich die richtigen Stellen, um Grenzüberschreitungen anzugehen? So, und dann kommt dazu, das freut mich ja, dass Sie das so sehen. Ich, ja, das ist auch gut. Und deswegen will ich auch sagen, beim Thema Rechtsstaat, wenn Kontrolle dazu gehört, gehört dazu auch. Und das ist zumindest auch ein legitimer Punkt der AfD. Es gehört auch dazu, dass ich die Polizei kontrollieren lassen muss. Aber wenn Sie sagen, dass die Polizei hier grob sich zum Werkzeug gemacht hätte, politischer Führung und andere mehr, dann ist das, glaube ich, nicht das richtige Verständnis. Wir sind stolz auf unsere Polizisten und wir stellen uns vor unsere Polizisten und wir wollen nicht, dass Sie die hier zum Spielball der Politik machen. Und deswegen werden wir das auch entsprechend aufarbeiten. Und Rechtsstaat ist das Gebot der Stunde und nicht gegenseitiges Polemisieren. Und dann freue ich mich, wenn wir irgendwann mal auch substanziell über das Versammlungsrecht reden und nicht nur mit solchen Schaufensterdebatten. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Amthor. Der Punkt ist, woran ihr einen guten Redner erkennt, ist, er ist in der Lage, euch ein Bild in den Kopf zu malen. Justitia, deren Augen verbunden sind, das ist ein Bild, was auf jeden Fall alle Leute im Bundestag kennen und der überwiegende Teil der Bevölkerung auch. Das ist genauso wie wenn du sagst, ich werde eine Mauer bauen. Wenn ein Redner ein Bild verwenden kann und keinen abstrakten Begriff wie 8 Milliarden Euro für Zwangsgebühren oder Patriarchatstheorie, das sind abstrakte Dinger, die nur bereits sozusagen ja angefixten Leuten irgendwie was sagen. Und wenn du die Mehrheit für dich gewinnen möchtest, musst du eine bildliche freie Rede halten mit einer Justiz. Make Germany great again. Ja. Der aber man muss doch einfach sagen, Deutschland. Er hat ja auch inhaltlich fast alle Nägel auf den Kopf getroffen. Ja, also mir fallen halt nur so ein paar Sachen auf, wie das, was er gesagt hat, was zwar in diesem Fall richtig ist, dass es für alle gilt, ist halt bei anderen Dingen halt im Gesetz nicht so ganz richtig, wie wir ja auch schon häufiger gelernt haben, sowas wie, dass Gleichstellungspolitik nur Frauenförderung ist und so. Ne? Ja. Also, und über diese Sachen würde ich es mir halt auch wünschen, dass ihm da vielleicht mal ein Licht aufgeht, wenn er da schon im Bundestag ist, so nach dem Motto, ja, vielleicht kümmere ich mich da auch mal drum, dass das auch mal für alle gilt. Ach, so sehr darf er seine Position jetzt auch nicht ausreizen. Der ist jetzt der junge, neue, das neue Gesicht der CDU, die tatsächlich auch sehr viele Leute kennen. Und der darf schon triggern und reizen und auch mal hier High Energy so eine Rede halten und gegen alle poltern und mit dem Finger auf alle zeigen, aber... Ja, aber komm, jetzt mal Hand aufs Herz, die Rede war doch einfach nice, oder? Also da kannst du doch sagen... Ah, ich fand es an manchen Punkten hat er sich zu oft wiederholt. Da fehlt ihm noch ein bisschen so... Ja, er hat nur mit einem Bild gearbeitet, aber mehrere Bilder ist auch zu viel. Ja. Und er hat sich ein bisschen nicht... Er hätte es ein bisschen kürzer machen sollen. Und Rechtsstaat, unser Rechtsstaat ist ja jetzt auch nicht Sachpolitik, ne? Also. Naja, aber das ist ja das Thema, worum es da eigentlich geht. Rechtsstaat. Also da fand ich jetzt schon, war er von vielen, die wir jetzt heute Abend gehört haben, schon mit am nächsten am Thema. Ja, aber er hat gesagt, ich finde es gut. So, dass keiner über das Thema geredet hat. Das Problem ist, ihr seid allesamt manisch-depressive Erbsenzähler. So, jetzt gönnt ihr ihm das doch mal. Das also ich meine, das war eine High-Energy-Rede und der ist rhetorisch gut ausgefeilt. Für so einen jungen Burschen ist das gut. Ich denke mal, jeder kennt in seinem Bekanntenkreis irgendwelche solche Leute. Das ist so... Ich habe vorhin hier im internen Chat abgeschrieben, das ist wie der Schülersprecher der CDU. Ja, ich denke, jeder weiß, was ich meine. Und ich meine, er hat ein paar gute Punkte gesagt, aber er hat nicht über Frauen geredet. Was er als letzten Satz gesagt hat, fand ich auch gut. Er hofft, dass man sich irgendwann mal über die ganze Versammlungssache sachlich unterhalten kann. Aber er hat ja keine sachlichen Punkte genannt, hätte er. Er hat das viel Wichtigeres gesagt. Er meinte, wir können über Frauenrechte reden oder über Demonstrationsrecht und das gilt für alle. Und ja. Das war ja eigentlich das Fleisch. Ja, das ist insofern richtig, aber was mich auch so ein bisschen gestört hat, ist dieses Ding von wegen, ja, wir müssen ja alle anerkennen, dass es überall irgendwie jeder irgendwie bescheuert ist. So nach dem Motto, ja, sie hängen alle irgendwie drin. Aber das weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich so der Fall ist. Also. Naja, der ewige Zentrist, der auf der Mauer hockt und sagt, ihr seid alle doof, ja. Ich bin so klug, ich weiß es, alle, die diskutieren, sind Banane, ich sitze in der Mitte, ich bin so toll. Ja, weil man euch einfach auch nie zufrieden kriegt, ich gebe es auch. Nein. Ja, was heißt zufrieden? Also hier, gut, beste Rede von allen bis jetzt, aber es stimmt natürlich auch, wenn alle sich so daneben benehmen, wie wir es ja jetzt auch schon mehrmals bemerkt haben, ist es natürlich einfach in der Mitte zu sitzen und sich vernünftig zu benehmen. aber trotzdem. Also aber halt, er kann das auch so. Ich meine, guckt euch den Beitrag von ihm heute an zu diesem ganzen Kopftuchgedöns, wie er halt einfach sachlich mit Hintergrund. Dann schreibt doch am besten einfach nochmal auf, welche Redebeiträge davon gut waren. Dann können wir uns das ja am Sonntag angucken. Ja, genau. Sonntag wird ein guter Stream. Können wir schon mal ein bisschen Werbung machen. Sonntag. Weißt du, und dann in 5 Jahren kommt der Skandal raus, wo er in irgendeiner Studentenverbindung war und wo er als Ritual, um mitmachen zu dürfen, eine 500-Euro-Schein vor den Augen von einem Obdachlosen verbrennen musste und er dort erst seine Kontakte hat und er so ins Amt gekommen ist. Nein, Quatsch. Aber, meinst du, der trägt seine Brille nur, um seinen Schmiss zu verbergen? Das fände ich toll. Ja, der wirkt damit klüger. Also ich kenne das noch aus der Schule. Ich habe in der Schule gerne eine Brille getragen, weil ich bessere mündliche Noten bekommen habe, ohne dass ich die Brille gebraucht hätte. Weißt du? Und ja, so, ich wirke dann klüger. So. Ja. Deswegen, ja. Das waren die Brille tragenden Weltraumaffen. Ja. Lass dich nicht gendern da draußen. Und Kampf der Bionadenbourgeoisie. Wir sehen uns am Sonntag, ihr kleinen Schneeflöckchen. Ciao, ciao. Das war der Zentralrat der Empörten. Gehabt euch wohl. Hashtag Gamergate. Bis Sonntag. Ciao, Leute.